hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Es läuft. Es läuft. Willkommen zur 25. Folge von Anmerkungen zum Weltgeschehen. Mit? Silber-Podcast. Wir haben heute Silber-Podcast. Ja. Wie schön. Ja. Wir suchen immer noch die 24. Folge, die ist irgendwie... Verschollen. Die ist verschollen, ja. Ja. Und sie war so schön. Sie war wirklich schön. Sie hatte so vieles. So vieles. Ja, viel, viel, vieles. Wir sagen zwar nicht was, aber sie hatte sehr vieles. Ja. Sehr vieles. Und ich suche gerade noch Getränke. Ja. Wir sind heute mal wieder mit einem Star-Gast. Ja. An Bord. Richtig, richtig. Ganz genau. Jetzt hatten wir die Ingeborg, heute ist Ursels da. Ja, Ursels. Ursels. Aber für Wasser kannst du das Glas auch haben. Für Wasser kannst du auch das Glas haben. Oh ja, den Kelch. Original Jamie Oliver Kelch. Es ist ein Jamie Oliver Kelch. Wahnsinn. Wir machen wieder Werbung. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja, und die Sachen verkaufen sich ja eh nicht. Müssten wir dann nicht eigentlich dann über Essen sprechen? Nee, dann kriege ich noch Hunger, besser nicht. Kann man auch. Kann man auch. Was trinkst du, Wasser oder? Noch ein Wein. Nee, ich bin ja überhaupt kein, ich bin kein Rotweintrinker, ne? Wirklich nicht. Das ist doch kein richtiger Rotwein, das ist so. Ich kippe ja auch eher. Oder ist das wieder hier so Hello Kitty Bubble Gedönse, ja? Nee, so schlimm ist das jetzt nicht. Nur eine andere Flasche. Aber ich klappe mir mal hier was von dem Wasser gerne. Was trinkst du? Ich trinke erstmal Wasser. Aber meine Nichte hat, genau wie ich erwartet habe, gestern die leere Hello Kitty Bubble Flasche gesehen und gesagt, was ist das? Wollt ihr haben? Ich musste erklären, das ist was für Erwachsene. Und dann, warum ist hier der Kiki drauf? Wir wollten ja auch Getränke-Podcast. Ja, ist noch offen. Getränke-Podcast? Ja, da habe ich ja auch schon Interesse dran gemeldet. Ja. Wir trinken. Ihr könnt ja kosten. Ihr müsst euch gar nicht wegschießen hier mit unseres, außer muss er eh atmen. Das ist der Rotwein aus der Republik Mazedonien. Wir lesen immer die Etiketten vor, damit die Leute auch wirklich ein... Okay, dann mache ich das auch gleich. Wein aus der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. Ja. Da schreiben die drauf, dass es ehemals Jugoslawien gewesen ist. Ja, ist ja auch richtig so. Ja, 2013. Kommt in einer handelsüblichen grünen Flasche. Literflasche. Trinktemperatur 16 bis 18 Grad. Boah, ist viel zu kalt. Meine Güte. Ist es zu warm für euch oder was? Nein, aber ja, das für dich. Ja, deswegen bin ich ja... Der muss ja eh atmen. Also der. Weil ich ja nur... Ich kann ja Alkohol eigentlich nur... Bis auf Glühwein und Feuerzangenbowle kann ich Alkohol nur wirklich... Eiskalt trinken, ne? Eiskalt. Und jetzt vielleicht noch so puren Whisky, wenn man den pur trinkt, ne? So ohne Dings, dann Raumtemperatur, aber das andere muss bei mir schon gekühlt sein. So, jetzt muss ich hier das Etikett auch noch vorlesen. Ja, ganz wichtig. Was wir trinken. Wir trinken jetzt auch was? Wir trinken... Gegentrinken quasi. Ja, natürliches Mineralwasser Medium. Das ist natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt aus dem Kurpfälz Mineralbrunnen in Duisburg. Jahrgang... Naja, hier steht zumindest auf dem Flaschenhals drauf, mindestens haltbar bis 2015. Wichtig wäre, glaube ich, noch zu erwähnen, dass man es kühltrocken und lichtgeschützt lagern soll und nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Ich habe das jetzt auch ein bisschen atmen lassen und probiere jetzt mal. Wir müssen den ersten Schluck. So, ist ja immer nicht viel Sauerstoff beim Trinken, deswegen schlürfen, dann hat man nämlich also einen leicht staubigen Abgang. Ja, es ist so trocken, wie man es trocken lagern soll, auf jeden Fall. Aber es benetzt den Gaumen und die Zunge und das soll es ja eigentlich auch. Es wuselt herum. Ja, es wuselt herum. Ja, ich habe gesehen, es war nur ein Balken drauf und der Balken ist schon weg. Oh oh. Wieso? Geht nur der Saft aus? Nee, wir trinken auch Wasser und Wein, weil kein Saft mehr da ist anscheinend. Richtig. Nur wegen Wasser und Sonne und Wein. Aber wir haben es ja alle da. Was haben wir denn da? Alternativen. Ja, die Utensilien, die dafür sorgen, dass uns der Saft doch nicht ausgeht. Ich finde es sehr schön zu beobachten, wie der Balken sich bewegt. Also letztens bei der verschollenen Folge, wo wir nicht erwähnen wollen, was der Inhalt war. Ja. Es war viel. Ja. Hat man immer gesehen, dass der Balken immer voll ausgeschlagen am Anschlag. Komplett im Anschlag. Ja. Genau, am Anschlag. Das ist der Terminus. Der Terminus, genau. War voll im Anschlag. Heute ist es relativ gemäßigt. Es ist so in der unteren Hälfte. Das war auch mal schön. Das ist ja auch Sonntag. Ist Sonntag ist ja eh alles immer ein bisschen entspannt. Ruhiger, entspannter und... Entspannt. Kann ich dir irgendwie helfen? Wo ist denn die... Entschuldigung. Verlängerungsding. Verlängerungsding. Ja, da bin ich jetzt überfragt. Das sind auch in dir Oma, nee, hier ist nichts. Die man immer wieder mitkriegt. Leute ersetzen Wörter durch andere Wörter, wie Ding. Ja. Ding. Ja. Ich suche das Ding. Ja. Und jeder weiß, was gemeint ist. Das ist erstaunlich. Ja, hier das Dings mit dem Bums. Genau, ja. Das Ding ist mit dem Bums. Ja. Und jeder weiß, genau, das Ding ist mit dem Bums, das wird gesucht. Richtig. Ja. Ja, es ist halt so. Ist halt so, ne? Halt, ne? Ne? Ne? So wollte ich mir so oft ne sagen, ne? Ne? Ne? Halt ist ja nicht nur ein Füllwort, ist ja auch ein Lebensinhalt. Thematik beendendes Wort. Ist halt so, ne? Halt. Ja, ja. So macht man das halt. Ja. Frag gar nicht erst nach, ich sag's dir sowieso nicht. Ja. Ist, also genau wie der Satz ist halt so, ne? Ja. Bin halt alles, was man eigentlich nicht sagen sollte, ne? Richtig. Richtig. Ich bin mal gespannt, ob ich hier on the fly Strom anschließen kann. Spannung. Kroschel, kroschel, kroschel. Wie Sie sehen Sie nichts. Es klappt oder nicht? Doch, es liegt. Die Batterieanlage, Anzeige ist nicht mehr da. Das heißt, ich gehe davon aus, es funktioniert. Wir wollten, bevor wir das Podcast-Gerät aufgenommen haben, angemacht haben, wollten wir noch irgendwas erzählen. Wo ich gesagt habe, oh, das müssen wir jetzt aber... Hör ich ein Piepen? Aus der Flasche, glaube ich. Ich höre immer Flaschenpiepen. Ja, irgendwas war... Du wolltest was erzählen. Und dann hast du gesagt, eigentlich müsste man... Was wolltest du erzählen? War das mit dem Bücher? Podcast? Ich weiß es nicht. Nee, das war schon. Das war schon danach. Das war schon. Das kannst du nochmal wiederholen für unsere Zuschauer. Für unsere Freunde. Für unsere Freunde. Ich muss ja das Thema wissen. Das ist das Thema heute eigentlich. Wir haben nie ein Thema. Irgendwas zieht, dass die Flasche, glaube ich, gepieft. Nein, das ist das Gerät. Ist das nicht irgendwas draußen? Nee, das hier ist es. Tatsächlich. Das piepte mich, glaube ich, bestimmt auch auf der Aufnahme. Und dann brauche ich jetzt bestimmt mal... Sogar kurz anhalten? Ja, das Ding muss einfach unter den... Das Ding muss unter das Bums. So. Das Ding muss unter das Bums. Ja, wir können das ja alles schneiden. Also. Moderne Technik. Ja, das ist viel besser. Wahnsinn. Was heute alles technisch möglich ist. Ich weiß ja, ich habe über das... Podcast-Projekt mit Bücherschrank geredet und dass wir da nur eine Folge bislang gehabt haben. Richtig, und das war ein Füchschen und du musstest laut reden, weil da recht laut war. Wir waren aber schon weiter. Du wolltest irgendwas anderes erzählen. Ich weiß aber auch nicht mehr, was es war. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Wir waren bei Duisburg. Das war auch das, ne? Zoo? Nein, das war schon. Zirkus. Sofort aufschreiben, was man da gelabert hat. Siehst du, ey, das ist im Alter so, ne? Machst du nix. Ne? Einmal wenn nicht du aufgepasst. Nicht ganz täglich. Machst du nichts, ne? Aufnimmst, so ist das halt. Ne? Das ist das Schlimme, ne? Vor dem Podcast sagst du, wir müssen nochmal. Ist der Podcast noch. Was hat der denn jetzt noch? Was hatte ich denn jetzt noch? Weiter keine Sau. Warum ging das nochmal hier? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht mehr. Nee, ich weiß es wirklich das nicht. Das Buch hatten wir auch nicht. Nee. Du wolltest erzählen, dass du früh im Theater warst. Nee. Oder Sprechstimme. Eine Sprechstimme hast. Du hast eine schöne Sprechstimme. Nee, aber ich, findet ihr? Ja, definitiv. Du hast eine schöne Sprechstimme. Du kannst auch gut singen. Was? Habt ihr seitdem immer noch getrunken? Ja, ich weiß jetzt ungefähr, weil der, mit dem ich das Podcast mache, sieht ungefähr so aus, wie der diesen Musikding da gemacht hat. Welches Musikding? Promi-Talk mit Rolf Brandstrup, der eigentlich das Genre komplett erfunden hat. Nicht Interviews, aber Promis interviewen und so, wie heißt denn das? Einfach so Füll... Sätze beenden und sowas. Da gibt es auch ein Wort für. Dings. Auf eine einsame Insel nehme ich mit. Ja. Oh ja, sowas wie... meinen Koffer und nehme mit, oder? Packe meinen Koffer. Ist so wie zimmerfrei, nee. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Koffer, Hoffer, ich weiß es nicht, wie das heißt. Das war eine Sendung auf Tele5 damals, als das alte Tele5 noch da war. Ja. Mit Karl Dahl. Ja, aber das war, da ging es doch um, wirklich um... Koffer. Um Koffer. Das waren noch Koffer, die... vor 20 Jahren irgendwie am Flughafen verloren worden sind. Und du hast den ganzen Scheiß damals geguckt, oder? Ja, natürlich. Ich meine, wir hatten ja damals nichts. Wir hatten kein Kabelfernsehen. Ja, ich glaube, bis ich 18 war, hatte ich nur ARD, ZDF, WDR. Irgendwann später. Und Tele5, wie das denn? Und dann später noch, pass mal auf, hatte ich noch RTL, als der auch dann so im freien Empfang war. Und Tele5 kam irgendwie hatte Tele5 samstags von, weiß ich nicht, 8 bis 14 Uhr hatten die auch frei empfangbar irgendwas. Und da war halt, da kann ich mich noch dran erinnern, Karl Dahl mit dieser Koffershow. Ansonsten, ich bin ProSieben und Sat.1, sowas kannte ich alles nicht. Ne? Also ich kannte RTL nur aus dem Harz, weil wir da Urlaub gemacht haben. Und dort gab es Kabelfernsehen. Meine Eltern sind schön wandern gegangen. Und ich habe den Knight Rider geguckt. Hatte auch überhaupt keinen Bock auf den Harz. Also ich meine, wir waren da schon öfters und ich kannte den Harz halt irgendwann. In Klammern kennt man das. Ja, irgendwann. Beine, Flüsse, umgefallenes, Moos. Moos. Ist heute Harz. Schön. Ja, schön. Es ist wirklich eine andere Art von Kaff. Du kommst aus dem Kaff und dann machst du Urlaub und sagst... Boah, was für ein Kaff. Schön. Gibt noch was anderes außer Kaff. Kaff, Kaff. Kafka. Das ist es ja. Es gibt einen Kaff und es gibt einen Kaff-Kaff. Ja. Ich komme jetzt aus dem Kopf noch nicht mal. Hahnenklee war das. Und im Speziellen. Ja. Also eine Preußach. Also dieses Kraftwerk, Kohle-Ding da, wo mein Vater gearbeitet hat, hatte immer Arbeiterferienwohnungen gehabt und sowas. Und dort haben wir Urlaub gemacht. Schön. Aber wir waren beim Thema. Klee. Aber waren beim Thema Kampffernsehen. Oder Fernsehen. Nee, bei Rolfs. Ding da, was ich erzählt habe, der hat ja dieses, also mit diesem Promi-Talks angefangen, das ist jetzt übernommen worden quasi irgendwann von Bettina Tietjen, die ja auch auf NDR3 immer ihre Talkshows da hat. Mhm. Und die macht das auch bei NDR2 und die hatte der auch schon mal, bevor die das auf NDR2 gehabt hat, als Interviewpartner. Da steht also im Raum, dass das ihr so gefallen hat. Dass das jetzt ohne Rolf auf NDR2 gibt, das läuft auch einigermaßen ganz gut. Allerdings natürlich viel kürzer. Die einzelnen Folgen, die die macht, sind, glaube ich, unterm Strich 25 Minuten lang. Und dann sind die mit durch. Und dann mit Werbung und Nachrichten und Pipapo kommst du dann locker mal eben auf 2 Stunden. Und Musik natürlich. Du brauchst nur 25 Minuten. Wir könnten hier Tage füllen im Radio. Wochen. Einfach immer sagen, von wegen, jetzt spielen wir mal hier irgendeinen blöden Helene Fischer-Song rein und sowas und vielleicht sind sie beim nächsten Mal. Revolverheld. Lassen immer noch das Licht an. Lassen wir das Licht an. Atemlos. Auf die Stolzrechnung. Für die Atemlose lassen wir das Licht an. Ich lasse das Licht an. Ich habe irgendwie die Tage auch nochmal gehört, das Lied. Habt ihr in der Zwischenzeit jetzt eigentlich mal das Lied gehört hier von Party, Nacht und Schweiß? Nee, ne? Nein. Aber was ich fragen wollte, Zeit. Du hast doch mal einen Zeit. Musiker vorgeschlagen für ein Wohnzimmerkonzert. Richtig. Ich wollte heute nochmal fragen, wie der gute Mann hieß. Der gute Mann heißt Gabriel Strack. Gabriel Strack. Von Günther. Nee. Gabriel, macht er Unplugged? Was macht er für Musik? Ja, das ist so ein deutscher, aufstrebender Singer-Songwriter. Und der hat auch schon ein paar Auftritte hier in der Nähe gehabt. Ist alles noch recht überschaubar, möchte ich sagen. Aber die haben ja alle mal klein angefangen, die Guten. Ne? Richtig. Also richtig. Von daher. Wir bringen ganz groß raus bei uns im Wohnzimmer. Direkt. Richtig. Ja. Panzer. Aber wieso? Ich glaube, die haben auch ein bisschen Vorarbeit geleistet. Ich glaube nicht, dass die von Anfang an direkt. Doch. Paul Panzer hat sofort vor großen Kulissen gespielt. Echt? Der hat nie vor kleinen Kulissen angefangen. Das war immer so ein RTL-Hengst. Und hat dann gleich, aber der heute hat im Radio angefangen, hat gesagt, ich bin hier und hat so einen Scherzanruf gemacht. Aber nicht, als da hat er noch keine vor Publikum das gemacht. Also, ja. Aber meinst du, vor Publikum war das? Bist du sicher? Ja, weil da gab es nämlich mal so eine Gegenüberstellung von Leuten, die es von Anfang an gemacht haben. Ja. Und Leute, die aus dem Fernsehen kommen und dann schon in die Halle kamen und da waren halt schon 2000 Leute. Wir haben ja ein Gartenkonzert gehabt mit Christian Steifen, wollten uns entschuldigen, dass hier jetzt keine 500 Leute sind. Ja. Und er sagte, die geilsten Konzerte sind sowieso die, wo wenig Leute sind. Ja. Aber ob das so jetzt genau stimmt? Also zumindest sein Orchester, sein Ein-Mann-Orchester erzählte uns dann halt, das ist halt was anderes, wenn du irgendwo hinkommst und die machen E-Party, als wenn du die noch ein bisschen da... einheizen musst, ja. Oder du zusehen kannst, wie die reagieren, wenn sie denn reagieren. Gut. Aber jetzt wollten wir fürs Wohnzimmer, wollte ich persönlich jetzt ein Unplugged-Konzert. Ich habe einstimmig beschlossen. Du umfungierst jetzt das Podcast dazu, deine Planung dazu machen oder was? Ja, dann mach doch mal deine Planung. Nein, nein, ist okay. Wir können ruhig weitermachen. Strack heißt der gute Mann. Strack. Ich habe geschrieben, ja, Strack. Gabriel Strack. Nicht gut. Unter Gabriel. Unter Gabriel Strack. Den kriegen wir bestimmt. Der kommt ja hey, auch. Hey, Boss, ich brauche. Aber. Ich glaube, der kostet auch Geld. Ja, aber der kann nicht mehr so viel kosten, glaube ich. Tausende. Nein, aber. Aber wir haben ja erfahren, dass. Also wenn das so wäre eine. Das wäre auch legendär. Das wäre es. Aber was hat der jetzt, ist der jetzt so passend zum Thema Economics? Irgendwie schon, der hat auch schon. Oh ja, der ist so eingebrannt. Ja, der war ja, der hat auch was ich oft schon die Hand gehoben, ne? Und ey Boss, ich brauche mehr Geld. Vielleicht wohnt er auch irgendwo hier. Gibt es irgendwelche Stars hier wohnen? Sie filmen hier ja nur immer dauernd. Nee, sie filmen hier, sie wohnen hier. Ich glaube, hier wohnt wirklich keiner. Tatort gibt es, glaube ich, schon zwei, die hier in der Ecke gefilmt haben. Die hier in Düsseldorf, Stars, die in Düsseldorf in leben? Deren Dorf. Also, in ich mein, deren Dorf. Also, ja, ich bin ja auch hier weggezogen. Ne? Also, wie kann man hier wegziehen? Jetzt bist du nicht Stars mehr hier. Ja. Gott sei Dank wohnt unser Bürgermeister noch hier. Ja, ja. Zum Glück. Dem stehlen sie zwar sein Hab und Gut, was er vor die Tür stellt. Da hat er irgendwelche Steinplatten vor die Tür gestellt und dann waren die weg. Ja. Er sucht jetzt die Täter. Verzweifelt danach. Hat er auch der noch amtierende Bürgermeister oder der Neuling. Der noch amtierende, der hängt ja quasi irgendwo beim Zaun im Ruhrgebiet. Ja. Den kennt keiner mehr. Den kennt er. Macht ja auch nichts mehr. Nee. Ich habe nur irgendwann letztens gesehen, er hat irgendwie eine neue Haarfarbe, kann das sein? Wer? War das irgendein Thema? War das irgendwo mal Thema? Irgendwo nee, vorbeigehen habe ich irgendwas gesehen, dass der. Nee, das war Schröder. Nee, der war es nicht. Es war der uns. War Bürgermeister? Dirk. Ja. Dirk. Der Dirk? Dirk, ja. Der Dirk? Und Dirk. Dirk. Das auf jeden Fall. Nee, und sonst. Uns sagt man gar nicht derart in Düsseldorf, ne? Nee. Was? Mm-mm. Uns Dirk. Uns Dirk? Was sagt man in Düsseldorf? Nichts. Da spricht man, versucht man Hochdeutsch zu imitieren. Nee, nein. Überhaupt nicht. Nein. Also in Düsseldorf hast du schon dieses Wat und Dat, ne? Wat und Dat, nicht. Ja. Nix. Ja. Jetzt bin ich aber schön. Nix. Nix, nicht nisch. Oder nicht? Nö. Ich dachte, dieses Pisper schon nisch. Nisch. Nee, das sagt man eigentlich nicht. Nisch, sagst du nicht. Das sagt man nicht. Nicht. Geht gar nicht. Nicht. Aber Pisper kommt gar nicht aus Düsseldorf. Nein, aber rein. Dieter Nuhr kommt aus Düsseldorf. Also zumindest hier so die Ecke, der wohnt jetzt hier. Hier haben wir Ratingen. Ratingen. Ratingen. Das ist ja. Der ist früher bei was auch. Sagt man nicht an Düsseldorfer? Ich komme aus Ratingen. Deswegen? Ratingen? Nein. Der ist ja ein paar Mal bei mir, als ich noch im Kaffee-Business war. War der ein paar Mal bei mir und hat Kaffee getrunken. Ne? Und war das so lustig? Sag sie mal was Lustiges. Ja, nee, also wir haben den, ich habe jetzt auch nicht gesagt, oh Mensch, die sind aber der nur, sondern der ist ein angenehmer Zeitgenosse so, ne? Also auch höflich, freundlich, nett. So, echt, war ein angenehmer Gast. Warum denn auch nicht? Ja, weil thematisch. Bisschen durchgeschossen ist. Also das ist sehr merkwürdig, was er da thematisch momentan so macht. Finde ich. Macht er immer noch bei, wo ist er denn gerade? WDR? Nein. Er macht den Satire-Gipfel noch. Bei WDR? Bei Dreisat? Nein. ARD. ARD, Entschuldigung. Das erste. Gucke ich aber auch nicht, weil es immer ganz verschiedene Termine hat und dann. Richtig. 23.30 Uhr. Ja, genau. Bin dabei. Ich habe ja auch seit Jahren keine Fernsehzeitung mehr. Ne? Also ich bin eigentlich übers deutsche Fernsehen bekommen überhaupt nicht mehr. Ich bin ja mit der Fernsehzeitschrift aufgewachsen. Gerade zu Abiturzeiten war eigentlich der Plan des nächsten Tages funktionierte mit der Fernsehzeitung. Weil du ja guckst das, was du nicht gucken willst. Ja. Das war ja das meiste. Wie heute auch. Aber heute guckt man nicht mehr so intensiv in eine Fernsehzeitung, um den nächsten Tag zu planen. Sondern man guckt einfach nur, welcher Tatort kommt am Sonntag. Nicht mal das. Ja, das guckt man. Guckt man nach, welcher kommt, um zu sagen. Guck ich nicht. Saarland, geh weg. Ja. Ja, nee, also Stuttgart, ich habe seit Jahren nicht mehr in der Fernsehzeitung. Ich besitze auch gar keine mehr, muss ich sagen. Aber einen Fernseher hast du noch. Ich habe einen Fernseher, ja. Wie guckst du dann Fernsehen? Hast du Intus, planlos, du planlos. Du selbst noch richtig oder was? Ja, ich bin selbst. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht mehr so viel Fernsehen, also deutsches Fernsehen schaue, sondern eher Sachen. Dokumentationen? Auch, ja. Also Im Internet, aber das habe ich dann halt über den Fernseher laufen. Ja, okay. So, ne? Und ich aber nicht mehr dieses reguläre Programm schaue, muss ich ganz ehrlich. Das ist ganz selten. Was gucke ich denn? Oh, ich glaube, was ich immer eigentlich gucke, das habe ich aber heute verpasst, ist, dass ich sonntags morgens zurück in die Vergangenheit schaue. Hier mit Scott Bakula, heißt der so, Bakula, ne? Ja. Und Dean Stockwell, heißt der auch so, ja, ne? Der den R gespielt hat. Das habe ich vor ein paar Monaten per Zufall beim Seppen halt die erste Folge gesehen, habe gedacht, da ist ja Netro, ne? Ja. RTL Metro, ja. Ja. Nitro. Ja, Nitro. Entschuldigung, Nitro. Wir suchen hier alle nach RTL Metro. Und Metro. Nein. Metro. Nitro. Nitro. Und ja, das ist... Nicht enttäuscht? Nee, eigentlich, das ist total seichtes Unterhaltungsprogramm. Kann ja auch nerven. Ja, das komischerweise nicht. Ich habe ja als 5-Jähriger, wie alle damals, nee, als 7-Jähriger... Muss bei den Fakten hier journalistisch korrekt sein, weil als 7-Jähriger immer ein Colt für alle Fälle. Oh ja, großartig. Und mir immer vorgenommen, super, du weißt ungefähr, wie es funktioniert. Da sind die Bösen, die rennen weg, die kriegen einen aufs Maul, die fliegen ins Heu und er ist am Ende in seiner Badewanne. Ungefähr so funktioniert das. Und ich habe mir damals gesagt, und wenn du mal groß bist, dann verstehst du, worum es geht. Mhm. Du guckst jetzt nochmal an, verstehst und das. Und jetzt wird das ja wiederholt, man guckt das und sagt, da gibt es keinen, verstehst du? Es geht nur darum, die Bösen rennen weg, kriegen einen aufs Maul und er sitzt in seiner Badewanne. Und die Sprüche sind auch nicht mehr geil. Also irgendwie, die Serie hat leider viel verloren, seitdem man erwachsen ist. Ich habe letztens auch noch eine Folge Simon und Simon geguckt. So halb aber nur leider. Kennst du das noch, Simon und Simon? Ja, kam freitags. Genau, und was habe ich noch früher geguckt? 80er-Jahre-Serien war hier ein Trio mit 4 Fäusten. Night Rider, ja, habe ich auch geguckt. Habe ich auch geguckt. Und Spaß am Dienstag. Spaß am Dienstag konnte ich damals nie gucken, weil ich da immer Judo-Training hatte. Oh. Das war mit Zini das, ne? Ja, ich habe meine Eltern gehasst, dass ich musste immer zum Judo-Training dienstags um 15 Uhr, wenn das kam. Kennst du alles nicht? Nee, ich muss jetzt von meiner traurigen Vergangenheit, erzählen, dass ich als Kind immer Sklaven Isaura gucken musste. Das war das Einzige, was wir hatten. Das haben wir auch geguckt. Das sagt mir aber auch was. Das hatten wir, das hat eine Telenovela aus Südamerika. Also wir hatten ja nichts. Ja. Ne? Nicht mal gescheites Fernsehen, nicht mal seichtes Fernsehen. Wir hatten gar nichts. Und das, was dann kam, war irgendwann mal diese Sklaven Isaura in den 80ern. Und dann war die ganze Stadt, also die ganze Nation war total gepackt von dieser Serie. Also ich weiß noch irgendwie, die kam immer abends um 19 Uhr oder so, und man konnte davon ausgehen, dass um 19 Uhr die Straßen komplett leer sein werden. Es wird kein Mensch auf den Straßen sein. Es wird diese Serie gut. Ich weiß nicht, wir waren sogar einmal zum Geburtstag von meiner Tante irgendwie bei denen zu Hause und wir mussten frühzeitig gehen, weil meine Mutter unbedingt diese Serie gucken wollte. Und wir sind damals sogar mit dem Taxi nach Hause gefahren. Wir sind sogar mit dem Taxi nach Hause gefahren, damit wir bloß nichts verpassen. Das lief einmal in der Woche bei euch? Ja. Es gab aber nicht so viele Folgen, oder? Doch. Aber irgendwann haben wir doch geheiratet, oder? Nein. Und jemand ist dann immer gestorben. Es war doch irgendwie... Die hatte doch 300 Folgen oder was? Habt ihr die Serie sechs Jahre lang? Nein, die hatte doch keine 300 Folgen. Die war nicht 6 Jahre lang geht das doch jetzt. Und dann machen wir jedes Wochenende. Ich habe letztens auch mal wieder Lindenstraße geguckt. Da bin ich jetzt richtig raus. Ich bin zwischendurch... Wieder drin? Ja, so halbwegs. Ich glaube, also du bist... Wenn du eine Folge... Du musst dann nochmal so ein paar Folgen gucken, dann bist du irgendwie wieder drin. So, und nur eine Folge zu gucken, dann hängst du zwar schon so ein bisschen durch, aber... Mich nerven ja die blöden Zenkerskinder. Ja, die gibt's auch nicht mehr. Die gibt's gar nicht mehr? Nee, die Zenkerkinder sind weg, alle. Alle weg? Dann kann man es ja wieder gucken. Ja, also, nee, die Zenkerkinder sind weg, alle. Die sind alle weg. Aber wo du gerade Zenkerkinder sagst, ich habe letztens irgendwie auf 1 Festival oder so, oder 1 Schlag mich tot... so eine Uraltfolge aus den Anfang der 90ern von der Lindenstraße gesehen, weil da haben die irgendwie letztes Jahr oder was auch immer nochmal angefangen. Und das kannst du da dann echt, die Zenkerkinder, ne, Walze. Und auch Til Schweiger dabei. Iffi. Ja. Und dann Klausi Beimer war auch noch ganz mit jung. Mit Haare. Ja, und war noch, hier kannst du noch von Bertha Grise, der chilenische Adoptivsohn, Manuel. Der Willi halt ganz konnte. Ja. Else Kling war noch da mit ihrem Egon und so. Das war echt total krass, ne? Echt. Und Hans Beimer sagt zu Helga Beimer noch mein Täubchen und all sowas. Naja. Das ist aber sehr depri, oder? Hans Beimer da als Weimarscher. Boah. Das war immer sehr, das hat einen sehr runtergezogen. Ja, ich kann mich noch daran erinnern. Ich weiß noch, als sie die Straße, das war 1987, als sie angefangen hat. Die erste Folge habe ich gesehen. Ich glaube, wir haben komischerweise als Kinder die gesehen und meine Eltern meinten die ganze Zeit, seid ihr blöd. Was kommt ihr da für eine Scheiße? Das sind, muss ich sagen, die Leute, bis irgendwann die Sonntag geguckt haben und wir haben damit aufgehört. Sonntagmorgen immer irgendwelche WDR3 oder WDR-Gottesdienste laufen lassen. Ne? Und dann sagen die zu euch, Blindenstraße, was ihr für ein Scheiß. Ja, jetzt sind die Kalkofe bei denen scheiße. Zumutung, Kalkofe zu gucken? Ja, das war schon, die waren relativ gereizt. Aber ich glaube, es war irgendwo auch früher noch abgefahrener. Wie ist der eine, der Nosek, der Tennislehrer? Ja. Der irgendwie erschossen worden ist, oder war das? Und dann gab es... Dominique. Oh ja, die französische, das ist die französische OP. Ja, die war auch richtig scheiße. Dann hier noch der, wie heißt er denn nochmal, der... Oh Mann, der hatte so ein... Der hatte so ein... Der hat auch der Fiesling? Nee. Martin Arme? Nee, den meine ich nicht, meine ich... und zwar hat er in der... Da war die Gabi Zenker noch die Gabi Zimmermann. Ah, ja, also noch mit Benno irgendwie... Auf jeden Fall war ich... Thorsten Lindel. Ja, genau. Wen hat er nochmal gespielt? Zorro. Ja, aber wie hieß der? Pichelsteiner. Pichelsteiner. Das, ja. Genau. Der war auch in der Folge mit dabei. Pichelsteiner. Und das waren schon schöne Zeiten da. Mussten eigentlich alle... Und Beate war noch. Sarikakis. Weiß ich, Beate. Ja, die Schwester war ja auch von Carsten Flöter. Und damals war das Burnout noch nicht gefunden. Da hat die ja schon gespielt. Ja. Ja. So was verrückt. Ja, und... Ach, da gab es ja so viel. Und Vassili hat Frau Dressler mit dem VW-Bus überfahren. Ja, ja. Ich habe ja mal, in der Folge Lindenstraße... Mitgespielt? Ja, ich war Statistin. Ne? Ach. Ich habe vorm Café Bayer gesessen. Nein. Ja, ich habe vorm Café Bayer gesessen und habe irgendwie eine Nussecke gegessen und eine Tasse schwarzen Kaffee da stehen gehabt und musste mich halt mit jemandem unterhalten, während... Murat? Und noch irgendjemand an uns vorbeigegangen. Diese verschollene Folge, ist jetzt unser nächster Auftritt, diese verschollene Folge? Und was habt aufzutreiben? Ihr hast du einfach so, oder hat man wirklich was in die Scheiße erzählt? Nee, man musste nur den Mund bewegen, ne? Weil die halt mit dem Mikro direkt an uns vorbei sind und man uns dann halt hätte auch blöde Labern hören. Und wir haben dann halt. Der kommt schon wieder vorbei. Was wollen die hier mit dem Mikro? Ich bin nur hier fürs Essen. Fräulein, kann ich noch einen Kaffee kriegen? Nee, also du brauchst noch kein Schild. Ja. Ja, aber die Folge müssen wir jetzt auftreiben. Ja. Weißt du, welche Nummer? Nee, kann ich nicht sagen. Das ist vielleicht... Hast du Geld gekriegt? Ja. Ich habe 50 Euro damals, glaube ich, gekriegt. Schon ein Euro. Ja, das ist ja schon mal ein Hinweis. Das ist ein paar Jahre her. Ein paar Jahre ist das her und... Wir müssen also nur die Folgen ab 2001 angucken. Richtig. Das ist ja nicht so viel, ne? Nein, es ist... Lass das mal maximal... Warum ging es denn da nochmal? War Murat war mit dabei. Ja, ja. Murat war nicht Murat, der Blumenhändler, der den Laden von Olaf übernommen hat. Und der blöde, der Kumpel von... Olli. Ja. War der vom Olli, der Kumpel? Ich der hat doch die Blondine dann geheiratet. Oder richtig, sowas, ne? Die Lisa. Die Lisa. Die Lisa, die ja auch irgendeinen auf dem Kika hat. Auf die hat doch mit der Radpfanne auch jemanden erschlagen damals, oder? Meine Güte, das hört sich wirklich gerade an wie bei deinen Eltern zu Hause. Ja, da war heute Bratpfannenopfer. Den Lindenbrunzer war da noch. Ja. Ja. Was aber total krass war, ich bin da damals mit einem Kumpel hingefahren und er hatte extra einen Smart gemietet, oder wir hatten einen Smart gemietet, ich weiß es nicht mehr. Also hat die Gage gleich wieder draufgehauen? Ja, oder? Ach, wir hatten Glück, wir mussten da, ich glaube, das Ganze hat vielleicht 2 Stunden gedauert und für 2 Stunden 50 Euro war echt in Ordnung. Ach so, ja. Und auf jeden Fall, wir sind auf die Nussecke. Die Nussecke. Und Nussecke, ganz genau. Musst du dir verhalten, ja. Ja. Und, aber eigene Klamotten oder musst du euch auch? Ja, ja, nee, das war alles unseres. Okay. Von meinem Kumpel die Szene war, dass er vor das Reisebüro ehrlich reisen musste und da laufen musste und da irgendwie einen Katalog aus dem Dings holen von draußen, die da irgendwie rumladen. Das war seine Szene. Na, auf jeden Fall, das Lustige war, dass wir ja nach Köln-Bocklemünd, wo die Studios da wohl irgendwie sind oder wo das gedreht wird. Und wir sind auf dieses Gelände gefahren und wir wussten ja nicht, wo sollen wir parken und biegen so um die Ecke und sind auf einmal mitten auf dem Set. In diesem kleinen Smart. Das war echt krass, dass du biegst so um die Ecke und auf einmal bist du da mitten auf der Lindenstraße, ne, und stehst vor Haus Nummer 3. Und das sind ja alles in einem, das sind ja keine Häuser, das sind ja nur große Pappwände, Holzwände, ne, wo halt drauf gemalt wird, mehr oder weniger, bei den meisten Sachen. Aber es war schon echt lustig. Es war aber damals, ach, das, lass das mal vielleicht. Wie lange ist das her? 10 Jahre Minimum. 10, 11 Jahre, schätze ich schon. Also das Kiosk von Bergpedal Griese war da schon abgebrannt. Ja. Lange. Haben sie nie wieder aufgebaut, das ist echt schade eigentlich. Das sind halt schöne Szenen, die du morgens trinken kannst. Die Alkis, die sich da ihr erstes Bier gönnen. So wie wir heute uns erstmal ein. Ja, ja, wir waren ja nicht am Bütchen dafür. Nee. Eigentlich schlimm. Also so kleine Aufhänger. Wir haben ja bei ihr im Blog den Hausmeister installiert. Ja. Der auch mal so düsseldorferisch so sagt, von wegen, geht da gar nicht. Könnt ihr ja gleich wieder Köln ziehen, wenn ihr das haben wollt. Muss man ihr jetzt ein bisschen beibringen, dass er sich mal aufregen soll? Also mit Vorsatz? Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, so eine positive Person wie ich auf einmal so einen alten, ja, alten, alten Mecker-Kreis also, schreiben. Man oder? Hat auch eine Grundaggression. Die sollte bitte? Man, eigentlich hat man doch irgendwie so eine Grundaggression durchaus mal. Die muss man ja nur in Worte fassen. Wir haben auch vorgestern festgestellt, dass Alkohol dich aggressiv macht. Da muss halt mal ein bisschen mehr trinken. Eben, oder? Das ist eine bestimmte Alkohol, die mich aggressiv macht. Wodka oder was? Nein, Bier. Bier? Bier so. Macht mich total aggressiv. Hast du Bier getrunken? Ja, aber vorgestern, ja. Gestern, weiß ich. Immer keine Ahnung. Donnerstag war Bier. Nee, tatsächlich habe ich festgestellt, dass verschiedene Alkoholarten oder Dinge unterschiedliche Reaktionen bewirken, tatsächlich. Es ist, nicht nur, es ist nicht nur das, was wolltest du? Nee, sag. Das war ein ganz anderes Thema. Du warst noch nie im Fernsehen, ja. Ja, du wolltest über Alkohol reden, dachte ich. Nee, wir können jetzt über deine nicht vorhandene Fernsehkarriere reden. Ja, ich glaube, ich war noch nie im Fernsehen. Punkt. Aber ich habe immerhin schon mal Schlagerstars umgerempelt. Das ist auch schön. Gigi Anderson und Matthias Reim. Nein. Doch. Wie bist du mit Matze mit dem Ellbogen durchs Gesicht gefahren oder was ist passiert? Ja, da ist das vor mir das. Oh! Das ist ja der braune Stuhl, der ist eh nicht so. Die waren bei den letzten Zügen der Schlager-Hitparade. Also der ZDF-Schlager-Hitparade. Hieß die so? Hitparade hieß die. Und die waren 98 dann irgendwann in der Halle Münsterland und dann muss ich da Rollis reinfahren. Rollis reinfahren war gut, dann habe ich gewartet. Ich habe mir die schon nicht angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht hätten dürfen. Wahrscheinlich nicht mal das. Ich habe die Rollis nur reingefahren, habe gewartet, bis zu Ende ist und dann habe ich die wieder abgeholt und sowas. Und da sah man, das war also eine komplette Parallelwelt, weil die Leute sich total überschminkt hatten, was mir total fremd gewesen ist. Und dann kommen halt diese Schlagerstars da, so irgendwo eine Treppe runter, bis sie auf 1,50 gelangt sind. Und man denkt, wow, du bist aber klein, Gigi. Gigi. Und der Matze Reim ist ja auch nicht sonderlich groß. Wer da noch war. Da war noch, die waren noch ein bisschen größer, die waren aber scheiße. Die Palldauer, die kannte ich auch überhaupt nicht. Die Palldauer sagt mir auch gar nichts. Ja, die kamen auch die Treppe runter und alle waren am Jubeln. Wer sind das denn? Das ist die Palldauer. Ah, schön, wo kommen die her? Aus Palldau. Wollte ich gerade sagen, aus Palldau, Mann. Aus dem schönen Palldau. Ich weiß nicht, da waren irgendwie andere kleine. Heißt nicht DJ Anderson einen irgendwie Gerd Grabowski oder so eigentlich? Ja, sicher doch. Und ich will jetzt genau wissen, wie er heißt. GG. Gerd Grabowski. Heißt der wirklich so? Ja. Ja gut, dann brauchst du ja nicht gucken. Mädchen. Haben Träume. Vielleicht auch Gerhard, wenn es hochkommt. Das kann auch sein. Der singt immer noch. Es geht. Gerd Grabowski. Ja, nee, Gerd Grabowski. Ja. Verglichen mit Frank Hollis ist es immer noch stimmlich besser. Textlich tun die sich nix. Gerd Grabowski. Meine Eltern meinen, irgendwann kommt der darauf zurück. Ich weiß nicht, ob sie jetzt meinen, mit Christian Steifen wäre das eingelöst, aber Gigi Anderson und so ist so... Nein, ist es nicht. Mädchen kann man aber spielen. Kann man spielen. Kann man zu tanzen. Aber das Aktuelle kann man eben nicht nehmen. Wie bei Spanier kann man auch spielen. Ja, das kommt aber nicht von Gigi Anderson. Nein. So. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Gigi ist für mich ja eigentlich auch Momo. Momo? Ja. Weil? Gigi Straßenkehrer. Ist das so? Nee, stimmt überhaupt nicht. Beppo Straßenkehrer. Gigi der Superstar. Gigi Fremdenführer. Jetzt haben wir es. Gigi Fremdenführer. Kennst du nicht? Momo? Nee. Ja, Momo kenne ich, klar. Der Superstar da. Der sie irgendwann nicht mehr wiedererkennt, weil er so eine Karriere hinlegt. Ah. Und keine Zeit hat, weil sein Management ihn da so verplant. Ich habe Momo, glaube ich, erst einmal gesehen und das war auch, glaube ich. Nie gelesen. Nee. Mhm. Nee, Momo habe ich, glaube ich, nie gelesen. Meine Tante hat was ganz Interessantes gemacht. Und zwar bei der Hochzeit ihrer ältesten Tochter eine Stelle aus Momo vorgelesen. Und zwar die Stelle, wo Beppo Straßenkehrer erklärt, wie er die Straße fegt. Aha. Man darf nicht auf die gesamte Straße gucken, sondern immer nur, was ein Schritt, Atemzug, Wesenstrich, Schritt, Atemzug. Das finden Kinder total toll. Und besonders solche Kinder, die nie ein Besen in die Hand nehmen. Müssen. Finden, also, dass man das so macht, oh, das ist total super. Ich weiß nicht, ob das allein an der Sprache liegt oder an dem, dass aber das was wolltest du denn sagen bei der Hochzeit? Würde mich jetzt interessieren. Ruhige Kutte. Ja. Erstmal durchatmen, bevor man hier sagt, Scheidung. Haben sie 7 Jahre lang durchgehalten und dann gab es Scheidung. Gekehrt. Gekehrt? Ja. Ja, Scheidung. Aber es hat, also, aber die Idee fand ich gut. Ich habe die dann im Kinderlager mal verwurstet, die Geschichte zu erzählen von den Kindern. Fanden die toll. Toll, mach's mal nochmal. Scheiße, ich habe keine zweite Stelle. Ansonsten hat das Buch nicht mehr so viel gute Stellen. Ich habe irgendwas anderes vorgelesen, das fanden die dann scheiße. Das hast du wieder alles ruiniert, weißt du? Warst du den einen Tag warst du noch der Held und den nächsten. Bist du nicht am besten aufhören, wenn es am schönsten ist? Ja. Am besten aufhören, wenn es am schönsten ist. Am schönsten aufhören, wenn es am besten ist. Am schönsten aufhören, wenn es am besten ist. Ja. Ja. Und wie heißt euer Podcast? Ihr wollt auch zusammen einen Podcast machen, oder wollt ihr nicht? Oder wollt ihr immer nur als Gast hierher kommen? Ja. Ich bin noch mal so zwischendurch. Als Gast? Oder willst du einen eigenen? Willst du keinen eigenen? Du musst doch was Eigenes haben. Du musst doch was Eigenes haben. Ja, aber bin ich ja viel zu unkreativ. Wüsste ich jetzt Unsinn. Überhaupt nicht. Unsinn. Wüsste ich jetzt überhaupt nicht. Du redest doch die ganze Zeit, Junge. Du redest die ganze Zeit schon. Ist doch wunderbar. Trau dich zum Alkohol und dann klappt das ja, auch mit dem Podcast. Genau. Ja, dann müsste ich mir Gedanken ja jetzt drüber machen. Ja, das denkt man immer. Macht man aber nicht. Das ist schön. Das ist ein, ja. Ich finde, das ist ein ganz guter Ausgleich. Haben wir überhaupt nicht gemacht. Für irgendwas. Egal für was, es ist ein guter Ausgleich. Ja. Wir haben noch nie was vorbereitet, oder? Wir haben noch nie was vorbereitet. Nee. Ja, es ist ja so wie mit meinen Freitagstänzen, dass ich eigentlich auch nichts vorbereite. Das ist der. Und es macht Spaß und es ist schön. Ja. Du musst mal diese Marke herausarbeiten. Ja. Sina Says. Ja. Party! Ja, wir haben wirklich schon diese Seite, die du bei der verschollenen Folge ein paar Mal erwähnt hast, die müssen wir wirklich jetzt richtig ins Leben rufen. Aber du meinst ja buchmichdusau.tv, ne? Nett. Alle. Buchen wir alle. Ja, du müsstest jetzt eigentlich das Leben rufen. Vielleicht gibt es die schon. Meinst du, es ist so eine... Das ist wahrscheinlich irgendwas... Bunga-Bunga-Seite. Ja, ganz genau. So eine RTL2-Doku-Seite. Aber wenn es sie nicht gibt, dann kannst du damit Geld machen. Die dann für dich selber reservieren und dann für ganz teuer Geld verkaufen. Ich glaube, es funktioniert nicht so einfach. Meinst du nicht? Nein. Verdammt. Für einen Bekannten habe ich damals mal, also für Jens, der hat damals noch gesprayt und wollte eine Internetseite haben. Und der nannte sich als Sprayer damals Disaster Design. Geschrieben DZ. Ja. Aster DZ-INE. Da dachte ich, das wird in Deutschland schwer, dass sie das schreiben können. Nimm lieber alte-oma.de. Und da hat er seine Grafikzeugs alle tatsächlich unter alte Oma. Geht zur alten Oma und so was. Platziert. Mittlerweile ist die Seite nichts mehr drauf. Der hat die Domain allerdings noch. Und halt alte ohne das Minusstrich. Alte Oma ist eben so eine Pornoseite. Aber den hat noch keiner gefragt, ob alte Oma käuflich erworben werden kann. Hätte damals in den 90ern die Seiten wie Pop mich und alles mögliche dann irgendwie für sie blockieren müssen und jetzt ganz viele. Hätte so viele blockieren müssen, da hat es glaube ich nie wirklich viel gegeben. Dann wären die angekommen mit popmich24.de und so. Oder war das noch Preishits 2013? Jetzt 2012? Diese eine Domain, die bei uns vor der alten Wohnung da. Euroknaller 2010 sogar. Schön. Du weißt immer, ist es immer hat er direkt in seinen Laden geschrieben und sowas sieht irgendwann sehr blöd aus. Ja, das ist so ähnlich, wie man jetzt nach einem vorbeiläuft und dann so ein Schild steht wie herzlichen Glückwunsch zum Silvester 1986. Ja. Also, oh. Was? Vielleicht Vielleicht gibt es irgendwie so 2028 mal so eine Pornowelle. Hier kommen die Euroknaller 2010. Jetzt sind sie volljährig. Genau. Jetzt knallen sie durch. Jetzt knallen sie durch. Ja. Alles möglich. Alles kann, nichts muss. Ja. Ne? Das ist auch wiederum, ist das nicht das Motto der Swinger? Alles kann, nichts muss. Ja. Das sind wir wieder beim Porno-Thema. Mensch, ja. Es hat nicht mehr lange gedauert. Wir sind wieder von der Lendstraße doch zum Porno gelandet. Sehr schön. Ich habe gestern bei deinem Schwager festgestellt, dass der auch besser im Thema ist, drin ist als ich. Welchem Thema? Ich glaube, es gibt bei Big Brother auch irgendeine Pornoschnalle, die dabei ist. Oder sowas. Es gibt, genau, gestern oder vorgestern hat jetzt Big Brother angefangen. Richtig. Da haben wir aber hier gesessen. Genau, ich weiß. Ich will es auch nicht. Ich erinnere mich. Dunkel. Aber es gibt jetzt wohl in Promi Big Brother mal wieder bei Sat.1. Richtig. Oder so, ne? Und wer ist dabei, weiß man nicht. Bestimmt kennen wir wieder keinen einzigen. Ach stimmt, ich dachte, das wäre RTL 2. Wird's wieder von der Cindy und von... Nee, von wird hier von Jochen... Milski? Nee, der heißt Jürgen. Der heißt Jürgen. Achso. Jürgen. Jochen Bentel? Nein, der... Jochen? Ich meine auch Jochen. Der hat, glaube ich, auch Vox so eine Sendung moderiert. Auch mit irgendwelchen Sängern. Jochen... Vox hat eigentlich... Schropp! Oder? Jochen Schropp steht hier. Jochen hier. Schropp. Wie sieht denn der aus? Wer ist das? So. Wer ist denn dabei? Gucken wir doch mal. Hubert K. ist dabei. Ist er wer? Ernsthaft? K., ja. Oh. Wer? Claudia Effenberg sehe ich hier gerade. Ja. Hubert K. muss aber weiterhin Tabletten nehmen, trotz der Sendung. Wer ist das? Hubert K., Sternenhimmel. Ja, Sternenhimmel. Ach, der hat das schon mal bei so einer... Rosemarie ja, wollte ich ja, gerade okay, sagen. Okay. Für Lena gemacht und Maria Magdalena von Sandra. Okay. Die hat also richtige Hits gemacht. Und muss jetzt ins Promi-Big-Brother-Haus mit Tabletten. Der ist auch richtig alt geworden. Ich meine, klar ist er alt geworden, aber der ist wirklich richtig alt geworden. Ne? Wenn du den jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, mit Peter Schilling oder so vergleichst. Peter Schilling ist auch alt geworden. Ja, aber der sieht noch... Den hast du auch schon vor 4 Jahren nicht mehr gesehen, oder? Ja, stimmt auch wieder. So, jetzt wollen wir mal hier gucken, die Kandidaten wollen wir ja mal sehen, ne? 10 Kandidaten. Wie der perfekt recherchiert alles. Mensch. Ja, endlich auch eine Journalistin mit iPhone hier. Ja, die mal ad hoc Themen besorgen kann. Uns mit Themen versorgen kann. Ach, das ist aber jetzt hier letztes Jahr gewesen. Ach, oder war das letztes Jahr? Nee, die Effenberg ist ja dieses Jahr dabei. Claudia Effenberg, ja, aber das ist gerade jetzt eine Ding. Ach so. Vielleicht kommt die öfter da rein. Ah, das ist ja sowas, hasse ich irgendwie best. Ne? Man jetzt hier. Dass das Internet nicht funktioniert oder irgendwas? Nee, das hier, jetzt bin ich aber am Ende. So, Promi-Kandidaten 2014, das wollen wir. Wir wollen ja wissen, was denn hier mit DSDS? Was macht das Handy hier? Das Handy ist verwirrt. Trash. Ich sehe ja gerade, wo wir bei diesem Thema sind, die Autobiografie von Helmut Berger, kann ich auch nur empfehlen. Das ist sehr lustig. Ja? Ja, über Kalkofe rangekommen, der hat das ja mal besprochen, irgend sowas und was. Und der Ton von Berger, den finde ich schon sehr witzig. Die Themen sind alle ein bisschen bescheuert, aber der schreibt genauso, wie er so redet. Unprätentiös. Das ist ja zumindest authentisch. Betrunken ist das. Man nennt es im Volksmund betrunken, genau. Hm. Authentisch heißt betrunken? Nein, aber ich fand es ein bisschen merkwürdig, als Dolly Buster auch eine Biografie rausgebracht hat. Ronald Schill ist auch Mister. Dann hier der ehemalige Bachelor wohl. Dann, was haben wir denn hier noch? Ich habe hier aber keine Auflistung, wer da alles... Oh Mann. Ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Ich muss einfach zu lesen. Weiter. Ich dachte, ich lese mal irgendwas vor. Nein. Ja. Nee, was ich sagen wollte, war, Dolly Buster hat dann Anfang 2000 oder so auch eine Biografie rausgebracht. Und das war aber mit einem, von einem Ghostwriter geschrieben, weil da irgendwelche Fremdwörter drin waren, die sie nicht mal ansatzweise aussprechen konnte. Also man relativ schnell entlarvt, dass es doch nicht von ihr selbst kam. Und das war merkwürdig. Für wen? Für mich als Leser. Ach, du hast es gelesen? Die malt doch jetzt, oder? Die Dolly Buster. Die malt aber schon länger. Ja, ja, aber das... Die wohnt auch in Wesel. Ja. Die wollte da auch in den Gemeinderat oder sowas. Hat aber nicht... Die ist nicht gewählt worden, irgendwie. Nee. Krass. Nee, ich finde hier nichts. Keine Ahnung. Ja, so wie zu dem Promi-Big-Brother. Ja. Ich bin da aber auch nicht im Thema, muss ich sagen. Nee, das interessiert eigentlich auch keine Sau. Das interessiert keinen Menschen. Genauso wie diese ganzen DSDS und diese ganzen Casting-Shows. Ich weiß nicht, bin ich die Einzige, die das so geht? Oder es gab doch mal dieses bei Vox, die Serie, Sendung, die hieß Sing My Song. Mhm. Hast du hier mal geguckt? Du? Nein. Nein? Nein. Ich habe, glaube ich, mal eine, das war aber eigentlich ganz interessant. Ja, ich habe auch mal beim Reinsetten, das war aber echt ganz interessant, eigentlich mal diese Musiker andere Songs singen zu hören, die einen ganz anderen Stil waren und die da ihr eigenes Ding rausgemacht haben. Aber ich finde die auch total geil und das seit Jahren schon. Ja, ja. Wobei ich auch wirklich sagen muss, ich finde es toll, dass da dieser Gregor Meile mit dabei war, weil der auch echt ein guter Musiker ist und Singer-Songwriter. Ne? Und der ist jetzt kein Sänger, oder? Doch. Doch, natürlich. Doch, doch, doch. Und den habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch mal live gesehen und das war schon echt, das war ein ewig langes Konzert. Ich glaube, es ging irgendwie 2,5-3 Stunden. Und das war schon echt, es war ganz klein, vor ganz kleinem Publikum, aber super. Und der macht tolle Musik auch. Ja. Und ich finde das schön, dass der da jetzt da so ein bisschen in einer breiteren Masse nochmal irgendwie jetzt näher gebracht wird. Das finde ich schon ganz toll. Ja, nicht über Vox, glaube ich. Nee. Der war ja damals. Max Mutzke noch. Ja, der Max Mutzke ist ja auch, und hier der Gregor Meile, der war ja damals Zweiter bei, wo Stefanie Heinzemann heißt sie, ne? Ja. Bei diesem Casting, das der Stefan Raab in seiner TV-Total-Show gemacht hat. Da war Gregor Meile, hat er den zweiten Platz belegt. Und, ja. Übrigens kann man den Max Mutzke über dieselbe Agentur buchen wie den Christian Steifen. Hast du geguckt? Ja, habe ich geguckt. Und ist er teurer? Weiß ich nicht, habe ich angefragt. Könnte man mal anfragen. Das Wohnzimmerkonzert. Das kommt auch mal für 30 Leute. Richtig. Das Wohnzimmerkonzert finde ich gar nicht so schlecht. Das can be tonight, baby. Ja. Wer das immer noch singt. Unplugged, aber unplugged. Jetzt nicht mit Big Band. Ja. Nein, finde ich nicht gut. Laden wir hier ein und dann fragen wir, hey, sing doch mal hier dein Take Me Tonight. Nee, das war doch wiederum der... Deswegen ja. Der Alex Klaas. Alex, genau. Der ganz großen Auftritt. Kommt jetzt in Tecklenburg ganz groß. Genau, Tecklenburg, ganz groß. Wobei diese Tecklenburger... Der ist jetzt großartiger Musical-Darsteller, sagt man nichts dagegen. Der war Tarzan und... Ja, sonst wäre er nicht in Tecklenburg. Aber ja, genau, wollte ich gerade sagen. Tecklenburg ist diese Musical-Bühne, die ist total berüchtigt. Also, ja, natürlich, ist auch Tecklenburg. Wenn man da ist, hat man es auch geschafft? Das weiß ich nicht, aber man ist zumindest mal in Tecklenburg. Man hat es in Tecklenburg geschafft. Ja. Richtig. Ja. Ja. Ist ziemlich teuer. Also es ist halt ein Musical. Dafür, dass Kaff ist, ist echt so... Aber der ist sonst ist ja nichts. Gute Karten, 50 Euro. Ich bin nicht so der Musical-Typ, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich glaube, ich war einmal in meinem Leben bei einem Musical oder zweimal und da habe ich jeweils Freikarten gekriegt. Man möchte auch nicht in jedes Musical. Ich war in Blood Brothers. Und ich war in Tommy. Tommy konnte man mitnehmen. Also Tommy mit Kim Wilde damals. Oh, das ist aber cool. Ist auch so eine Ikone aus den 80ern. Ja, als sie gerade mal 7-8 Jahre keinen Hit hatte, hat sie mal kurzfristig dann Musical gemacht. Tommy ist doch hier von The Who, ne? Ja. Diese, Pete Townsend. Genau. Ja. Das war noch Tommy, das war doch der mit dem Flipper, ne? Ja, genau. Viel mehr habe ich da noch nicht verstanden. Ja. Nee, was habe ich denn? Ich glaube, ich habe mal irgendein Musical, das hier im Kapitol lief. Und irgendein Musical, das mal im Schauspielhaus lief. Ich habe mal in so ganz kleinen Theater mal das einen kleinen Horrorladen gesehen. Ja. Das war super. Das fand ich auch total schön. Auf der Krim? Jetzt, wo du es sagst. Auf der Krim. Nein, das war in Duisburg. Mhm. Und fast Krim. Und es war sehr schön. Das war sehr nett. Das war Publikum waren vielleicht auch 30 Leute. Aber es war wirklich ganz klein. Duisburg, ja. Es war Duisburg, ne? Komplett Duisburg war da. Und dann war ich bei einem anderen Musical, da ging es um, ich weiß gar nicht, wie das hieß, irgendwas mit Hollywood. Hollywood, die haben so ein bisschen auf 50er Jahre gemacht. Mhm. My Fair Lady. Nein. Fast. Das fand ich wiederum nicht so schön. Das war auch vom breiten Publikum, ich glaube, es war sogar auch im Kapitol. Also es war schon ein bisschen größer. Das war Ging gar nicht. Aber was sehr schön ist, ist Rocky's Horror Picture Show. Ja, das, ich habe auch gerade eben gedacht, ich glaube, das wäre so das einzige Musical, was ich mir auch mal irgendwie live so angucken würde. Ne? Aber ich nicht nur mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Leuten, die das darstellen? Nee, da waren schon ein paar Prominente bei. Okay. Was wir da waren. Das gibt es ja auch als Laien-Schauspiel und da weiß ich nicht. Da gehen ja die Leute hin, die den Film toll fanden oder sowas. Ja, die sich ja halt gegenseitig mit Toilettenpapier beschmeißen. Ja. Und Toast! Genau. Da weiß ich nicht, ob ich das dann so toll finde. Nee, da wüsste ich jetzt auch nicht. Nee, also ich finde es ganz witzig. Also wir waren ja auch relativ vorbereitet. Wir waren auch, natürlich waren wir kostümiert. Ja, wie immer. Kann man sich ja nicht anders vorstellen. Wir waren noch ganz gut vorbereitet drauf und das hat Spaß gemacht. Also das war das Publikum, das Publikum ist ein bisschen abgegangen, wie man es von Düsseldorf so kennt. Also nicht wirklich aus sich heraus, aber man hat die ja haben geklatscht. Die haben geklatscht, ja. Die sind auch einmal aufgestanden. Also beim Rausgehen oder was? Beim Rausgehen, ja. Aber was wir gesehen haben, war doch kein Pardon. Ja. Das war das letzte Musical, was wir uns angeschaut haben. Ja, eine letzte Vorstellung sogar mit Dirk Bach. Dirk Bach, genau. Ach, das war toll. Mit Dicky. Ja, der war noch ganz lustig. Das Musical an sich war... Nicht so toll. Nicht so toll. Nee. Das hat jetzt zu stark die eigentliche Geschichte des Films nochmal nachgekaut. Und da wäre eine neue Story, glaube ich, einfach besser gewesen. Irgendwie. Mhm. Weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht so der Musical-Regisseur. Ich fand diese eine merkwürdige Szene, war ein bisschen merkwürdig, dass die wie im Ruhrpott und dann haben die einen auf diese Migrationsschiene gemacht. Ne? Wir haben ja, wir waren ja mit einer damals bekannten, Frau vom Arbeitskollegen da und die war Griechin und damals war von wegen Griechen sind die, die uns unsere Rente wegsaufen und so. Und sie war da mit und sowas und dann gab es so eine, wir sind die geilsten Integrateure sowieso, die es so gibt. Mhm. Irgendwelche Mütter kamen mit Kopftuch und Kinderwagen und dann hat sie irgendwie so 8 solche Kinderwagen da drin. Und aus dem Kinderwagen sprang so eine Flagge der jeweiligen. Irgendwie Treppner, Wolfgang Treppner, weil er hat da auch mitgespielt, meinte dann irgendwie so, da quasi so eine Ansprache dann zu halten in seiner Rolle. Wir haben damals die Türken integriert und das mit dem Rest, das schaffen wir jetzt auch noch. Und dann macht das Wumm und aus dem Kinderwagen kamen Tausende von irgendwelchen Flaggen klein. Mhm. Das war ein bisschen unpassend. Das war ein bisschen unpassend. Und dann denkst du, ja, Kinder, ihr habt es gerade nicht geschafft, die Leute zu integrieren. Die leben ja alle für sich, sprechen ein bisschen Deutsch, aber es ist jetzt kein Vorbild an Integration, was im Ruhrgebiet gelaufen ist. Nee. Das war ein bisschen merkwürdig. Und die Griechin, die mit uns da war, hat Angst gekriegt. Dass jetzt, griechische Flagge, da gibt es jetzt Tumulte oder sowas. Nee. Gab es dann nicht. Das ist Düsseldorf halt, ne? Nee, auch Tumulte will ja eine gewisse Stimmung haben. Und Stimmung in Düsseldorf. Stimmung in Düsseldorf ist viel am Platz. Unabhängig von Karneval, das ist... Ja. Man hat nur einmal Zeit für Stimmung. Das Karneval. Ja. Ja. Und jetzt ist das mit Griechenland auch vorbei. Also jetzt kannst du ja... Jetzt kann man wieder hinfahren. Jetzt, kann, ich wollte ja, sagen, jetzt kannst du wieder hin. Jetzt können wir wieder hinfahren. Nach Lesbos. Lesbos, ja. Als Grieche auch zum Karneval gehen wahrscheinlich. Vasilis Tsarikakis. Was geliebt hat Grieche. Ja, ich könnte auch jetzt griechisch essen oder so. Im Akropolis. Wir haben die Telefon. Achso. Achso, ach so, wieder die Schiene. Nein. Nee. Ein Gyros-Teller für 50 Euro. Gyros-Teller, bitte, danke. Ja. Mit Pommes. Das ist ja auch, die haben nie da so einen Dönerspieß oder sowas da, ne? Habe ich noch nie über den gesehen. Im Akropolis? Ja. Das ist ja auch ein Restaurant, das ist ja keine Imbissbude. Ach, die machen alle Tiefkühlkosten nur, oder? Wo ist denn Akropolis? Was ist das? Wo ist das? Lindenstraße. Siehst du, du bist nicht integriert. Ich bin kein Musterbeispiel Integration, ich kenne die Lindenstraße überhaupt nicht. Hatten die eigentlich schon mal eine Russin drin? Ist hier die Ex von Klaus eine Russin? Ukrainerin, bitte! Ich glaube, es ist sie auch. Polen. Nee, die ist irgendwas. Die könnte aus der Ukraine kommen, die Nastja. Nastja. Ja. Die ja zwischendurch in Südamerika irgendwo einer Sekte verfallen war. Sterben eigentlich viele Leute da irgendwie den Serientod? Ist das da gängig? In der Lindenstraße? Ja. In der Lindenstraße. Oder zieht man einfach weg? Das hält sich, glaube ich, so ein bisschen die Waage. Auch ja, das hält sich die Waage. Aber wir haben ja eben schon gesprochen, dass einer mit einer Bratpfanne ums Leben gekommen ist. Und, oder mit dem VW-Bus überfahren wurde. Was für ein schöner Tod, ja. Tennislehrer, ganz tragisch. Wie ist er denn gestorben? Der Tennislehrer ist ja nicht erschossen worden oder ist er nur angeschossen worden? Ich weiß Nosek, nicht mehr. Nosek ist doch erschossen worden, oder? Ich meine schon, ja. Nosek wäre ja wiedergekommen. Ich meine schon, letztens ist einer... Oder ist Nosek mit der Bratpfanne erschlagen worden? Nee, das war hier der... Nee, der Pfarrer. Der Pfarrer war das. Das war aber auch so ein ganz komischer. Und der war ja dann in Monique. Den hätte ich auch erschlagen. Ja, ganz ehrlich. Das war ein... Der hatte irgendwie was Pädophiles an sich. Tut mir leid. Darf man das so sagen? Ja. Ich sag das jetzt. Ich glaube, die große Schauspielkarriere folgte auch nicht mehr. Nee. So wenig wie bei Walze, die auch raus ist aus dem Biss. Ja. Aus dem Biss. Versteht. Hat sich ausgewalzt. Scheiße. Jetzt haben wir den ersten, der einfach so gestorben ist, ohne dass seine Rolle tot gewesen wäre, ne? Wer denn? Stefan Bremmer oder so. Ach ja, der verschollen ist in den Bergen, ne? Der ist vom Berg zu schnell runtergekommen. Ach so, ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv da gewesen ist. Das war auch schon einer, der hatte gar keine Rolle mehr. Nee, das war. Das ist ja schon ewig lange her, dass der da irgendwie mal mitgespielt hat. Ja, ich habe das auch ewig Zeit nicht mehr geguckt. Ja. Ich weiß das ja nicht. Nee. Da ist jetzt letztens nur eine in der Serie halt an Krebs verstorben. Ne? Jung oder alt? Die Frau vom Scholz, die zweite Frau vom Scholz. So eine Italienerin, die hatte so einen kleinen italienischen. Ja. War das nicht die? Nee, war das. Das war nicht die Ehefrau, die richtige Ehefrau von. Schiller, oder? Scholz. Ja, aber Schiller hat ja auch im. Bill Mockridge hat ja im realen Leben, ist der mit einer Italienerin verheiratet. Nee, der ist auch mit irgendwie so einer Kanadierin oder so verheiratet. Mit einer Italienerin, glaube ich. Der selber ist. Er ist Kanadier, ja. Kanadier. Aber seine Frau, die kenne ich, die war auch mal. Wie heißt die denn nochmal, die Frau von dem? Moment, wir fragen wieder hier meinen guten Freund. mein guten Freund Gigi. Gigi Google. Gerd Google Grabowski. Google Grabowski. Gerd Google. Die NSA, die wundert sich schon, was hier abgeht. Ja, Gigi und. Bill Mark. Hier, einer von seinen Söhnen ist ja jetzt auch aufstrebender. Waschsalon-Moderator. Richtig. Ist das nicht mehr der. Knacki Däuser ist es nicht. Knacki Däuser macht es nicht mehr. Was immer Knacki Däuser jetzt macht. Was macht der eigentlich? Wahrscheinlich sein Theater, oder? Oh, mit Theater, bla bla bla. Hat sie Köln was gehabt? Ja, glaube ich schon. Ha! Margie Kinski. Margie Kinski ist ein. Klingt Tatsache, so Maria Grazia Alice Eleonora Kinski ist in einer in Deutschland lebende italienische Schauspielerin. Ja, ist er gut. Kinski, denkt man nicht, ne? Ja. Der Klaus, der war überall aktiv. Muss ich gerade sagen. Ja. Man weiß lieber, dass sein Penis reinsteckt. Wer? Wo das Sprichwort kenne ich noch nicht. Was? Sie hat gerade ein ukrainisches Sprichwort zum Besten gegeben, glaube ich, wieder mal. Ja, man weiß nie, wie der Teufel sein Penis reinsteckt. Das ist tatsächlich. Ja. Patsch. Patsch. Bei den so vielen merkwürdig aussehenden Kindern in der Ukraine hat man immer mal auf dieses Sprichwort. Ja, man muss sich das auch nicht erklären können. Ja, natürlich. Am besten mit einem Sprichwort. Ja. Das glaubt ihr. Das ist auch absolut gängig. Das fragt doch keiner mehr nach. Ja. Solange du irgendwas mit Teufel sagst. Ja. Und Penis. Und Penis. Ah, oh, ja. Du hast Penis gesagt. Ja. So, nicht anders. Nicht wahr? Ne? Ne? Ist halt so. Ist halt so, ne? Machst du nix. Nee. Nee. Haben wir jetzt alle durch? Alle? Wir haben nicht besser geredet. Wir müssen uns eigentlich nur über das Wetter reden. Machst du nichts, weil letztens. Irgendwie hat letztens zu mir auch so ein blödes Machst du nichts. Hast du mir die Fresse gehauen? Naja, nee, war glaube ich über Facebook und so. Und da also diese mit Füllwörtern kommen. Stefan war es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Diese geistlosen Sprichwörter finde ich schon ein bisschen blöd, wenn die im Gespräch so kommen. Ist halt so. Unser Tier wurde verunglimpft. Unser Tier? Unser Thema zum Halloween. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Ja. Ein Angriff. Ja. Obacht. Ich glaube, er kommt nicht. Das Thema, hatten wir ein Thema? Ja, das Thema ist... Economics. Ätzend und pseudo-intellektuell. Und ich habe mich erinnert, pseudo-intellektuell haben wir, als wir Abi gemacht haben, auch dauernd gesagt, das Wort. Es gibt, glaube ich, keine Definition. Und das war pseudo-intellektuell. Das ist witzig. Das ist ein Wort, das eigentlich die Definition für dich selbst ist. Das geht ja nicht. Ja, aber pseudo-intellektuell sagst du nur, wenn du selber pseudo-intellektuell bist. Also jetzt passen. Das glaube ich auch nicht. Sondern? Ja gut, wenn du intellektuell bist, dann bist du, glaube ich, so genügsam, dass dir scheißegal ist. Oder dir ist klar, dass andere Leute halt nicht mithalten können. Ja. Das muss man nicht extra noch irgendwie mal anbringen. Anscheinend doch. Anscheinend sagt man dann pseudo-intellektuell. Ich fand's ja witzig, also ich meine, das Thema ist ja eigentlich so Wirtschaftswissenschaften und sowas. Und das finde ich ja schon witzig, weil das ist ja eine pseudo-intellektuelle, wenn man das Wort irgendwie... Das ist eine pseudo-Wissenschaft. Haben, ja. Eine Wissenschaft hat ja irgendwie eigentlich ein Instrumentarium, mit dem man forscht. Und das hat man in der Wirtschaftswissenschaft ja überhaupt nicht. Die rechnen ja einfach nur wild drauf los. Und irgendwelche Spekulationen werden halt zu Wissenschaft erklärt. Habe ich gerade Spekulatius gehört? Ja. Sind wieder in Regalen. Hunger. Ja. Da passt eigentlich super. Wobei wir hatten ja auch der erste merkwürdige Kommentar kam ja von unserer Grundschullehrerin, die gar nicht wusste, worum es ging mit der unsichtbaren Hand und den Autoren, die genannt worden sind. Die man eigentlich kennt. Auch als nicht. Nicht pseudo-intellektuell. Nicht pseudo-intellektuell. Ist das eigentlich so? Weil die Wirtschaftswissenschaftler, die lesen ja auch nur Bücher, wo diese Namen in einer halben Seite abgehandelt werden. Das Ding ist einfach, das Problem ist, ich glaube, viele verwechseln die Mill, Wirtschaftswissenschaft jetzt nur, einfach nur mit sowas wie Marketing. Das ist ja kein... Das hat nichts mit der Wirtschaft zu tun an sich. Es ist ja nur so ein Rumgelaber. Ja. Ne? Es ist ja keine Wissenschaft an sich. Deswegen so VWL oder sowas ist ja verhältnismäßig ein bisschen anders. Es ist ja wirklich, da gibt es ja Theorien, da gibt es auch, klar, man rechnet auch viel, aber das ist ja auch was für den Geist. Also das ist ja auch ein bisschen zwar zum Nachdenken und nicht einfach nur rumlabern. Wie könnte sich der Markt, wie könnte sich die grüne Farbe der Verpackung auf den Verkauf auswirken. Der Verkauf auswirken, ob der Konsument dann mehr kauft, wenn ich meine Spekulatius schon im September raushole oder erst November. Ich weiß es nicht. Bei mir gibt es ja grundsätzlich Weihnachtssüßigkeiten nicht vor dem 1. Dezember. Nicht wahr? Ja, ganz auch nicht. Es gibt gar keine Weihnachtssüßigkeiten. Du backst ja selber. Ich backe ja selber. Ich sage aber auch, das gibt es alles bei mir erst ab dem 1. Du backst erst ab dem 1. Ja. Ich backe ja gar nicht. Ich kaufe auch nicht. Doch, du kaufst. Nein, was kaufe ich denn? Wieso backst du eigentlich nie? Weil du da und den Herd blockierst. Wieso bereichst du mich auf dem Herd? Komm da nicht vorbei. Die Klappe leck auf. So viele Sachen musste ich schon wegschmeißen, weil einfach der Vektorklappe nicht da war. Ja, sehr schön. Nächstes Mal werden wir beim Tatis Kochstudio werden wir gemeinsam backen. Ach, ich muss wieder mitmachen bei deinem Kochstudio oder was? Es wird gefilmt. Ist es gefilmt? Was? Hast du gerade. Oder gibt schon. Kommt gleich der nächste hier rein und. Schlipp. Guten Tag! Ding dong! Ja. Ja. Weil Tatis Kochstudio ist ja bislang gar kein Podcast. Doch, ich habe zwei Podcasts aufgenommen. Ach doch, dann Blaupausen. Achso, die sind auch mit. Ich kochte auch immer. Ja. Sehr schön. Passt. Passt immer. Ich kann sowas halt tragen, ne? Ne? Muss auch tragen können. Ja. Hm. Ich habe halt ein rotes Nasengesicht. Ein Clowns-Nasengesicht. Andere Leute haben ein Hutgesicht, ein Mützengesicht. Ich habe ein Clowns-Nasengesicht. Ich habe ein Nasengesicht. Ja. Ein Nasengesicht. Ja, aber der Clowns-Nase passt doch immer, oder? Entweder sieht es tragisch aus oder sehr witzig. Ja. So wie Clowns nun mal so sind. Ja. Die Clowns gestern waren auch nicht so witzig, ne? Nee. War auch kein richtiger Clown dabei, oder? Diese, was man auch Clown nennt, waren dabei. Nee. Ich finde, weißt du, diese richtigen Clowns, weißt du, die so richtig, diese komischen, von denen habe ich ja Angst. Echt? Ja, weil mich die immer an Stephen Kings S erinnern. Ach so. Die nicht reden? Ja. Ja, nee, so generell, die halt so aussehen und diese komische Kostüme anhaben und so, ne? Da, ja. Mache ich dieses Jahr zu Halloween, mache ich ein Pennywise Pumpkin. Jetzt verrätst du es. Pennywise Pumpkin? Ja, Pennywise, so heißt der Clown bei Stephen Kings S. Und den werde ich den in einen Kürbis ritzen. Ob ich den noch mit? Kann ich machen, bestimmt, ja. Das war Arbeit. Das ist echt Arbeit. Das geht. Dass er auch wiedererkennbar sein muss? Ja. Ich habe ja, letztes Jahr habe ich ja hier von Breaking Bad Heisenberg, ne? Walter White habe ich ja. Der hat ja nur so eine Pläte, das ist ja... Nee, ich habe den mit Hut, glaube ich, das ist echt viel Arbeit. Ich habe einmal versucht diesen Affen von hier, Family Guy, den bösen Affen, zu ritzen. Und das war, ich habe mir einen Vorleger ausgedruckt, wo man richtig Loch reinmachen muss, und da wo man einfach nur diese Oberkante da irgendwie abschaben muss und so. Und ich habe am Ende alles verflucht, meine Hände waren komplett nur zwei Stummeln da. Aber man konnte es ein bisschen erkennen, weil man schnell vorbeigegangen ist. Ja, war das nicht. Warte mal. Die Frage ist, wo diese Fotos hin sind. Gucken wir doch mal. In Nevada des Handys. Richtig. So wird's. Was war? 2013 muss das dann gewesen sein, richtig? Letztes Jahr, ja. Letztes Jahr war 2013. Die ist jetzt 2014 schon, ne? Ja, Hammer. Bald fängt die zweite Hälfte an, so richtig mit dem, was man bemerkt. Das ist doch schon lange in der zweiten Hälfte. Was man im Leben machen muss. Was so kennzeichnend ist für die zweite Hälfte. Aber wir werden auch nicht hin, überlegt man. Ja, das wurden wir noch nie. Nee. Ja, mit irgendwelchen Fernsehsendungen, mit Jahreszeiten und so. Es ist ja noch gefühlt so ein bisschen Sommer. Es geht. Wenn man den Regen wegdenkt. Letztes Jahr haben wir noch so einen goldenen Herbst so ein bisschen bekommen. Ich will dieses Jahr auch so sein. Schön, der August Jahr, schon. Ja. Dafür hatten wir letztes Jahr keinen flüchtigen Sommer. Wir waren ja auch weg im Sommer. Nee, wir waren nur Ende des Sommers weg. Ja. Ja, dann ist ja auch nicht so richtig Sommer. Doch, es war durchgehend warm. Es war über 20 Grad. Bis Juli. Nee, bis August. Es war richtig schön warm. Die ganzen Pflanzen sind noch eingegangen hier. Das schiebst du jetzt auch das, warm. Wenn das nicht ein Zeichen für Warmigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ich finde, das ist ein sehr komischer Sommer dieses Jahr. Die Stimmung war komisch. Also entweder war es super heiß und drückend und am nächsten Tag waren es direkt 20 Grad weniger und ich bin in meinen Winterstiefel mehr oder weniger wieder vor die Tür gegangen. Ich bin letztens nicht durch die Straße gelaufen, ist mir eine Frau mit dem Fahrrad hingekommen, die hatte Stiefel und Jacke angehabt. Ja. Und ich dachte nur, wirklich? Ja. Ehrlich? Jetzt schon? Komm schon. Ja. Das ist halt auch... Frauen frierten ja auch eher, oder? Ich renne die ganze Zeit hier in relativ kurzer Hose. Man kann das machen, das ist nicht zu kalt. Ich bin heute auch mit Trenchcoat und Flipflops rausgegangen. Ja, wollte ich holen. War gut. Ich bin eigentlich auch nicht so schnell frierend. Eigentlich nicht, nee. Außer wenn ich müde bin. Genau, wenn das so, wenn die Kälte so einen komplett eingenommen hat, dann ist es auch schwierig. Ja. Dann hilft auch nichts. Außer warme Dusche oder warmes Bad oder sowas. Ja, warmes Bad und dann direkt so ins frisch bezogene Bettchen. Mit Wärmflasche oder so. Oder mit Kirschkernkissen. Im Winter schon. Im Sommer schon. Nein, das nicht. Kirschkernkissen. Kirschkernkissen. Cherry Pit Pillow. Aber ja. Kirschkernkissen hätte ich viel besser an. Ja. Als Hülse. Als Erzgebirge. Aus dem Erzgebirge. Ja. Ja. Mich hat ja immer irritiert, dass Egon Kling auch bei Aktenzeichen XY die Geschichten erzählt hat. Ich dachte immer so, morgens geht er zur Arbeit, erzählt dann die größten Horrorgeschichten und dann kommt er nach Hause, hat eine andere Horrorgeschichte da. Wieso? Mit deiner Ehefrau. Du hast es nie geguckt, ne? Nein. Hm. Else Kling war dein Nowotka für die Lindenstraße. Du brauchst so eine Figur. Die einfach mal rumnörgeln. Ja. Damit so richtig urbayerischen Akzent. Herrschaft, Zeiten noch einmal. Schleich dich! Und die hat so richtig gebayert. Aber gedreht wurde schon in Köln. Ja, spielt aber in Mina. Mina. So sagt der. Die Gemeinde Mina das. Ne? Die sagen ja nicht München, die sagen Minga. Was ist nicht München? München? Also ich meine, die verschlingen ja auch sehr vieles. Ist ja so. Ja, die essen gerne. Ja. So eine ganze Haxe. Aber so viele richtig, aber München ist ja gar nicht so richtig, dass die bayerischen Dialekt so richtig dauernd rauskommen. Da wohnen ja auch keine Bayern, oder? In München wohnen auch nur Zugereiste. Da wohnen ja nur, da wohnen nur die, weiß ich nicht. Die Würschungs. Nein. So, lüften wir hier oder was? Gott. Ja, Wir wollen ja nicht die 24. Folge teasern hier. Ja. Die ja verschollen ist, ja. Leider. Leider. Ja. Ich finde das auch nicht mehr wieder. Komisch. Ja. Nee. Ja, die kann man auch wirklich nicht. Ich glaube, die kann man keinem antun. Man weiß es nicht. Nee. Kann man nur. Es gibt auch ein paar schöne Momente. Ja. Ja? Bestimmt. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas Sinnvolles geredet oder haben wir einfach nur. Nein. Wir wahrscheinlich schon. Ja. Es kam weniger. Nicht durch, weil er vor dem Mikrofon die ganze Zeit. Tok, tok, tok. Hallo! Test, test. Ich weiß nicht, was ist, wenn das Telefon klingelt, dann kommen wir alle ganz ruhig. Psch, psch, psch. War gut. Wir wollten noch die Melodie hören, oder? Ja. Ja, ich das kann ist nicht überhaupt singen. Nicht die Melodie. Nein, aber. Ich kann auch überhaupt nicht singen. Das ist, ich kann mich an die Melodie aber auch nicht mehr erinnern. Nein. Das ruft ja auch keiner an. Es ruft wirklich keiner an. Nur an dem Freitag halt hat zweimal jemand angerufen. Ich muss sagen, ich glaube, hast du ein festes Telefon? Ich habe ein festes Telefon, ja. Ich dachte, ich bin die einzig verbliebene mit einem festes Telefon noch in dieser Welt. Nee, ich habe sowas auch noch. Das ist gut. Ja. Ist der Akku zwar immer platt, aber... Nee, bei mir nicht, aber wann benutze ich das? Ich glaube, wenn ich meine Eltern anrufe, wenn meine Eltern mich anrufen. So old school, ne? Ja, oder wenn ich mal in die USA telefoniere. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei Freundinnen, mit denen ich telefoniere, so über Festnetz. Ansonsten geht eigentlich der Großteil irgendwie über gesprochene Sprachnachrichten, die ich bei WhatsApp verschicke, weil ich einfach viel zu faul bin, um da manchmal zu tippen, wird da einfach reingesprochen und das verschickt. Was ich im Übrigen angenehmer finde, als zu telefonieren auch. Ja. Ich finde, telefonieren ist anstrengend. Ja, das finde ich auch. Soweit aber schon. Ja. Also diese AB-Funktion bei WhatsApp ist besser. Ich finde AB ist ja scheiße. Nee, diese... Ich hab noch nie Bock, da drauf zu reden. Ich habe auch nie Bock, das abzuhören. Ja. Und das ist ja kein AB. Das ist ja, du machst ja hier so... das ist ja im Chat... Verlauf wird, dass er dann versteht. Das hast du ja bei anderen, hast du das ja auch, da kannst du auch sprechen. Aber du musst ein Audio dir anhören, oder wird das... Richtig, ja, genau. Also das kannst du nicht heimlich auf der Arbeit machen, am Tisch. Nee. Na, hallo! Oh. Nee, das nicht. Bist du schon raus? Das soll ja ein Porno schuppen. Nee, aber ich finde Telefonieren in der Tat wirklich sehr anstrengend. Also, ich habe aber noch nie gerne telefoniert. Nee, ist auch nicht schön. Komisch, so gerne ich auch gerne rede und rede und rede. Telefonieren ist irgendwie nicht so. Und das sagen Frauen. Du telefonierst doch jeden Abend mit mir, wenn ich nicht hier bin. Du bist auch der Einzige, mit dem ich telefoniere. Ja, okay. Ich bin auch immer so Sprechfrau beim Telefonieren. Ja. Also es ist in Ordnung, wenn da irgendjemand mir die ganze Zeit was erzählen will, wo ich aber auch nicht aufpassen muss die ganze Zeit. Ne? Es gibt wie über Podcast. Ja, ich wollte gerade sagen, wie über Podcast. Man hört eigentlich überhaupt nicht zu. Richtig, richtig. Ja. Ja, die letzte halbe Stunde hatten wir auch so einen Durchhänger, glaube ich, da sind wir einfach weggeratzt. Hat jemand was gesagt? Willkommen zur 63. Folge. Heute am Mittwoch. Bestes Wetter. Hey. Hey. Ja. Party. Ja. Bist du denn auch bei den Wiesen? Zürische Wiesen. Ja, ich bin bei den Zürich Wiesen, ihr auch? Ja. Ja. Ernsthaft? Natürlich, ja. Wir müssen unseren Jubiläumspodcast machen. Ich freue mich, wie großartig ist das denn? Ja. Da können wir einen Podcast nur auf Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch? Ja, das können wir gerne machen, ja. Dann holst du was aus dem Hühnerhaschli. Ja. Dann können wir wieder grillieren. Grillieren. Das Auto parkieren wir vor der Tür. Könnt ihr mal schweigen, wir machen ja einen Podcastli. Podcastli. Genau, da müssten wir eigentlich, einen Schweizer Podcast noch machen und dabei raklettieren. Ja, das ist bestimmt kurz auch bevor, kurz bevor wir dahin fliegen. Ihr fliegt auch? Ja. Wann fliegt ihr? Bevor wir dahin fliegen. Das ist auch der Donnerstag? Mhm. Ich fliege auch am Donnerstag. Oktober oder September? Oktober. Oktober. Oktober. Also wir fliegen zusammen, fliegen wir hin, fahren, fliegen wir getrennt. Aber getrennt zurück. Nach unserer Trennung? Nach unserer Trennung auf den Wiesen fliegen wir zurück. Ja, wie großartig. Ich freue mich. Und wir schon, sind die auch da? Nee, die sind nicht da. Nee, die sind ja direkt in Minga. Die sind ja... Ne? Da ist dann... Ja, aber cool, das wird ja dann sehr lustig. Olifaktorischer Ausfall, der kaum zu kompensieren sein wird. Oh, Teaser, oh, scheiße. Nee, wie heißt das? Wie heißt denn dieser Alarm? Welcher Alarm? Gasalarm? Spoiler-Alarm. Weißt du, im Internet hätten sie dich jetzt schon wieder zerrissen. Komplett, ja. Ja, Gott sei Dank gehört uns keiner. Voll intellektuell. Zerhackt. Genau. Ich wollte eigentlich darunter schreiben, Thema verfehlt, setzen 6. Wobei? Bei dem Kommentar. Ach, da sind wir wieder. Ja. Kann ich jetzt auch mal ein ganz anderes Thema antworten und sagen? Ja. Ich war aber gerade auch so, wovon redet sie? Süßigkeiten. Lass uns wieder über Süßigkeiten reden. Süßigkeiten? Süßigkeiten? Komm, da fliegt gerade eine Plastiktüte. Fliegt da durch die Luft. Wahnsinn. Ist doch auch da was von hier. Dieser eine Film, wo der eine gestorben ist, ne? Der Dings, ne? Der eine Film. Ja, den Film habe ich auch gesehen. Hier. Nein! Ach, wie heißt immer, wo die Frau mit ihren Brüsten, wo die. Forrest Gump. Rosenblätter. American Beauty. American Beauty. Ross Meyer hätte ich jetzt getippt, die Frau mit ihren Brüsten. Ross Meyer. American Beauty mit Kevin Spacey. Der hat auch eine Tüte. In welcher Filmzusammenhang, Zusammenfassung kommt bei dir die Frau mit ihren Titten? Das ist für American die Szene, wo die ihre Bluse aufmacht und da okay. Händchen. Bei Forrest Gump fliegt eine Feder durch die Luft. Und keine Tüte. Und landet. Ja. Da kommt für mich die schönste Bemerkung von Monty Arnold. Mhm. Kennt ihr den noch? Ich weiß nicht, was der noch macht, aber der hat mal gesagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was man bekommt. Ja. Fällt er immer total scheiße, man muss ja immer nur die Packung umdrehen. Ja. Steht doch aber drauf. Ja. Ist das doof oder was? Ja. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Absolut. Schöne Grüße an Monty Python, Monty Arnold. Always look on the bright. Das hat er auch gerne gesungen. Ja. Wer kennt's nicht? Hat jemand die letzte Show von Monty Python gesehen? Du nicht. Nee, ich auch nicht. Nee. Auf Arte haben sie die live gezeigt, die letzte Show von Monty Python. Wo sie nochmal ihre alten Gags zeigen. Die guten alten Gags. Ich habe letztens nämlich irgendwie. Dead Parrot. Da was. Hast du Schokolade gekauft oder was? Was hast du? Ich dachte, du wolltest mal ein Thema wieder abwürgen. Nein, ich wollte ein Podcast-Thema wieder abwürgen. Es geht immer um Schokolade. Letztens hatte ich einen ganz komischen Geschmack im Mund. Meine Güte. Podcast-Themen abwürgen mit Tati. Ich wollte ein Kritik unterstützen, du Arsch. Ich Arsch. Für sie immer noch sie Arsch. Sie Arsch, bitte. Wir müssen auch mal anfangen, unsere Podcast-Melodie einfach mal so nachzusingen. Aber so wie du es singst, wird es kein Mensch erkennen. Doch, man muss nur lang genug, glaube ich, singen. Dann hau rein. Nee, jetzt mit Ankündigung ist es muss spontan. Richtig. Ja, wie immer. Wie unser Spontan-Grillen vorgestern. Muss so gut geplant werden. Richtig. Stimmt, das war vorgestern. Und vorgestern haben wir auch schon getroffen. Ja. Ungegrillt. Ja. Die haben ja diese Barbecue-Sachen vom Aldi geholt. Die sind komischerweise ziemlich gut. Da steht immer Barbecue drauf als Marke oder keine Ahnung was. Die funktionieren wohl alle wo. Es gibt auch Partybrötchen von denen, da habe ich mich noch nicht dran getraut. Partybrötchen? Ja, die haben auch Partybrötchen. Diese von wegen, du hast da so Käse und dann hast du so Bohnen und dann eben. Ah, okay. Die backst du auf ja, und ja. Dann. Das ist so ein Partyring, das ist so ein Brötchenring. Früher war das mal so ein Ring, jetzt ist es nur noch eine Stange. Wir begrüßen unseren Gast, Frank! Aber da hättest du eigentlich direkt da dran sein müssen und dann direkt so da rein. Ja, das üben wir noch. Spurwasser beim Podcast trinken ist nicht so gut. Nee, ich muss mich auch schon die ganze Zeit zusammenreißen hier. Das kann man ruhig machen. Ja. Ich kenne ganze Podcasts, die eigentlich nur durchgehend nicht zum Thema kommen, weil vorher. Ja, gut, unsere Themen, wir kommen nicht zum Thema, weil ich da ein Thema abwürge. Oder wechsel, einfach so spontan. Das ist auch langweilig, also wenn du merkst, die haben wirklich ein Thema. Ja, eben. Was seid ihr denn? Spießer. Einen Text schreiben können? Es geht ja immer um den Dialog. Das Blöde Richtig. Ist, seit Platon gibt es keine guten Dialogschreiber mehr und was man so selber auch so fand, gibt es immer schlechter als Platon, sage ich immer. Aber man muss es ja probieren. Probieren geht über studieren. Jawohl, ja. Ich finde es aber auch sehr schön, an der Lob oder der Diskussion zu verfolgen, wie sich die Themen entwickeln. Wie man von Höchstchen auf Stöckchen kommt. Richtig. Wobei es bei uns eigentlich nicht so fließende Übergänge gibt. Ne, das wär, wir würgen ja schon, also ich würge ja schon ab. Ja, gerne. Ja. Bist auch bekannt als die Würgerin. Die Podcast-Radio und Schneckenradio. Die Schneckenradio-Würgerin. Ja, ja, ja. Wir sind ja auch beim Bloggertreffen in der verbotenen Stadt Köln. Ja, Ölln. Heißt es Ölln? Ölln. Ölln. Weil dort ein Bloggertreffen ist, von dem ich noch gar keine Ahnung habe, wer das Ganze sponsort, weil. Kannst mitkommen? Ja. Aber ich blogge ja gar nicht. Hm? Ich blogge ja. Oder Podcasts. Ja, du bist aber bei Facebook und das ist ja nichts anderes als Bloggen. Ah, okay. Eigentlich, du hast Einträge und die werden nacheinander aufgereiht. Das ist eigentlich auch Bloggen. Ja, stimmt. Und du podcastest. Also die Podcast-Form, ja. die Technikform ist für Bloggen dann eigentlich nicht definierend. Und ich glaube, so eine Karte kostet irgendwie so 10 Euro irgendwas. Das ist relativ wenig dafür, dass du da mit irgendwelchen obskuren Leuten reden kannst. Mhm. Gott sei Dank. Frei essen, frei saufen und abends ist eine Party. Ja, warum hast du das nicht direkt am Anfang gesagt? Warum redest du denn so viel drumherum? Mein Gott, das waren noch die Schlagworte, die ich brauche. Frei essen, frei saufen. Und Party. Leute und Party. Das ist am Samstag oder am Sonntag? Ja. Was denn jetzt? 30. August. Kann ich nicht. Ah. Kann ich nicht. Da bist du in Zürich. Nee, da bin ich in Willig. In Willig. Ja. Will ich nicht. Auf einem 30. Geburtstag. Ach, geht mir doch um 30. Geburtstag. Du musst ein Babysitten oder was? Ich habe auch gerade gedacht, mein Gott, ich kenne auch Leute, die ihren 30. Geburtstag feiern. Juhu! Wir ja auch, eine noch. Ja, stimmt, da sind wir auch alle. Ja, da sind wir auch alle, das stimmt. Auch alle. Ja. In Benrath. Da müsste man echt auftreten und so, boah, Rücken, weißt du? Schon seit zwei Wochen. Kindergeburtstag. Früher war es ja nur hier, jetzt auch hier. Kommt ja, der andere 30-Jährige? Der 30. Da müssen wir richtig, so. Der 30. Das ist schon komisch, ne? Ja. Das ist bei mir ewig, hä? Ja. Bei wem nicht? Ja. Bei dir? 2 Jahre. Ach, bist du ja, so zwei jung, Jahre. Ja? In 2 Jahren würde ich sagen, ja. Ne? In 2 Jahren, 2 Jahre? Nee, in 2 Jahren, 4 Jahre. Mal. Ja. Was? Ich bin 32, ja, ist es jetzt raus? Ich bin 32 Jahre alt. Wie war das mit deinem Mitgeweh? Du müsst ja auch mitziehen. Ich sagen, wir müssen ja auch euer wahres Alter verraten. Mein wahres Alter ist 35. 27. 35. 36. 35 Jahre, 4 Monate und 2 Tage. Und fast auf die Minute genau, weil ich um 15:53 Uhr oder 15:58 Uhr geboren bin und wir haben jetzt 15:52 Uhr. Nachmittagskind. Ja. Ostersonntagnachmittag wurde ich geboren. Das ist ja witzig, du bist auch Ostern geboren. Ja. Ist ja verrückt. Du auch. Ja. Ostern, Ostern bei euch. Ostern wandert ja ein bisschen. Ja. Ja. Du feierst immer Ostern oder was? Ich fahr immer August, ja. Ja. Ich glaube, ich wurde am Montag geboren. Ostermontag. Ja. Ich bin Ostersonntag. Als Jesus wieder auferstanden ist. Ja, da wurde die kleine Tat. Du auch aus der Hölle. aus der Hölle entsprungen. Genau. Richard. Ja, war auch schön. Boah, wusstet ihr denn, dass Ostern ist? War das nicht verboten bei euch? Bei uns wird auch Ostern gefeiert. Ihr seid doch jüdisch. Ja. Was interessiert euch denn Ostern? Pessach. Ne? Ja, das ist nämlich das Pessachfest und das orthodoxe Ostern teilen sich den Tag. Haben sich da den Tag geteilt. Und da wurde ich geboren. Ja. Wenn das nicht ein Zeichen ist. Da ist die Gemeinde ausgeflippt, oder? Ja, so ein bisschen, ne? Hm. Als die kleine Oleg Govna das Licht der Welt erblickte. Party! See you. Du. Ja, schön war die Zeit. Wir sind drauf gekommen, wir sind alle alt oder sowas. Ja. Ja. Auf den 30. gehen und nur von seinen Krankheiten reden. Das ist doch schön. Und Batterien für Hörgeräte. Mhm. Also man müsste, das ist ja auch ein schönes Thema. Ich war letztes Jahr auf einer ist auch 30 geworden. Und da war tatsächlich das Thema Altenheim. Ne? Und dann haben sich alle als alte Leute verkleidet. Und das war dann schon... Stimmungsbringer. Ja, also, ach, das war ganz lustig eigentlich. Wobei ich wirklich letztens überlegt habe, dass ich schon ganz gerne langsam mal meine Patientverfügung aufsetzen würde. Und so ein bisschen meine Beerdigung. Obwohl, meine Beerdigung ist ja schon vorbestimmt. Also ich würde schon ganz gerne so diese ganzen Lebensrentenmaßnahmen verhindern wollen. Geht schon. Lass mich sterben. Sollte kein Essen mehr geben, oder? Lass mich sterben. Kommt nicht mehr für dich. Geh zu. Ja. Ja, hast du schon drauf? Ja. Willst du auf der Krim beerdigt werden? Nein. Warum denn nicht? Wer weiß, wie lange es die nur gibt. Nein, ich will nicht mehr. Ich will keine Plastikblumen an meinem Grab haben. Ja, dann tun wir ein paar Pflaumen bei dir drauf. Versteine. Nee, wir waren vorletztes Jahr auf der Krim und da sind wir dann an einem Friedhof vorbeigefahren. Mhm. Und die Krim, die ist ein bisschen, die Landschaft ist ein bisschen karg, also da gibt es nichts Grünes, ist ja relativ, da ist halt nichts, ne, außer Sand und Steine. Und dann haben wir einen Friedhof gesehen und da war total bunt. Mhm. Mit bunten Blumen. Das waren mindestens 35 Grad Hitze. Und da habe ich mir gedacht, scheiße, wie geht das denn? Und das war alle bekannte Krimmer, Leihplastikblumen. Genau, und da wurden wir aufgeklärt, das direkt daneben ist, so wie bei uns halt ein, Blumengeschäft. Blumengeschäft ist bei denen so ein Plastikblumengeschäft. Die kaufen dann diese, oder nehmen dann diese Kränze und Blumen und stellen das dann dahin, weil sonst vergehen die so schnell. Du kannst auch immer das einmal hinstellen und dann hat man länger was von. Ja. Muss ich auch keinen drum kümmern. Ist auch nicht schlecht. Ja. Wo ist hier eigentlich der Friedhof? Ich weiß es gar nicht. Ach, da hinten, ne? Nordstraße ist. Nordstraße, Nordfriedhof, da hinten, wo der Großmarkt ist. Da ist auch ein jüdischer Friedhof. Ja. Da liegt auch Opa. Opa. Ja, da ist doch einmal. War der jüdisch? Ja. Und der muss nicht irgendwie so. Was? Also er hätte nicht zurück auf die Krim gewusst. Warum? Weil seine Verwandten da liegen oder so. Die liegen ja alle in Russland. Der ist da ja kann man nicht hin, oder was? Mein Opa ist ja quasi kein Krimmer. Ja. Der ist ja zugezogener. Hinzkunz. Deswegen von seinen Verwandten ist auf der Krim niemand beerdigt. Die sind alle irgendwo in Russland. In Russland, in Tula. Tula. Und da wollte er nicht, er kommt aus Tula? Kommt aus Tula. Er wollte aber nicht nach Tula zurück. Nee. Wollte er nicht? Nee. Aber er sagt, scheißegal. Nee, das war okay. Krim war okay. Das läuft nicht da doch. Ja. War auch okay. War auch okay. Der war nicht lange hier, ne? Nee. Der war nur 2 Jahre hier. Will man das? Stirbst irgendwo, wo du gerade 2 Jahre lebst und sagst, okay, hier. Ach, ich möchte auch nicht beerdigt, ich möchte ja eher verbrannt werden und irgendwohin verstreut werden. Das ist aber auch so eine Faustenkamp-Idee, oder? Nee, boah, ich finde das generell. In den Nordwind von Salzuflen. Ja, in Harz. Und dann Gegenwind. Nochmal schön in die Wohnung von Nachbarn. Scheiße, ist auf hier. Sterbisch. Ja. Es sind auch viele Ostdeutsche in Salzuflen. Ja. Merke ich gerade. Bad Salzuflen war ich ja mal zum Softballturnier. Ja. Kommst du gar nicht daher? Oder wo kommst du her? Ich bin seit meinem dritten, zweieinhalbten Lebensjahr bin ich hier in Düsseldorf. Ach, geboren so. Bin ich in Langfeld. Auch schön. Hier und die ersten 2,5 Jahre bin ich in Titz aufgewachsen. Hm. Wo ist das? Adel verpflichtet. Titz ist ein. Ich glaube, Titz ist das Urkaff, was es überhaupt gibt. Das ist, glaube ich, irgendwo Richtung Düren oder so. Oder dahinter. Oder wie heißt die andere Stadt mit der Dienstlag? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall so Richtung Aachen und so. Ganz da so. Ja, T-I-T-Z, Titz. Ne? Bist du denn jetzt Düsseldorferin geworden oder eigentlich noch gefühlt fremd? Oder? Nee, eigentlich bin ich Düsseldorferin, gefühlte. Weil Manni Beugmann, der seit 75 in Düsseldorf wohnt, sagt, Düsseldorfer wird man nicht. Und er ist eigentlich auch Münsterländer. Ja. Und er sagt, Düsseldorfer wirst du nicht. Also ich habe jetzt nicht dieses hier Düsseldorf über alles und geilste Stadt der Welt. Das habe ich nicht. Ich wohne gerne hier, ich lebe gerne hier, aber es ist jetzt auch nicht so. Man hängt nicht so dran. Also es ist nicht so, dass das Leben davon abhängen würde. Und man sagt, ich muss auf jeden Fall hier bleiben. Ich bin ja auch nicht so eine. Um Altbier zu trinken, muss ich ja auch erstmal irgendwie was anderes vorher getrunken haben. Ich brauche so einen gewissen Pegel, aber dass ich Altbier trinken kann. Ja, aber Altbier ist so genau das Falsche, was man da machen kann. Weil Altbier ist ein Schädelbier doch. Also ich finde Altbier nicht ist das. Jedes, nee, nicht hier Schlüssel und so und Füchschen nicht. Hier, wie heißt das andere? Schlösser oder so oder Frankenheim, das sind glaube ich so. Das sind auch Industriebiere. Ja. Ja. Schönen Gruß an Flusskiesel für diesen Begriff. Dankeschön. Aber ich habe es nochmal gehört, weil ich habe mal so eine Altbier-Safari gemacht, da habe ich auch schon mal gehört. Ah ja. Ja. Du hast eine Altbier-Safari gemacht. In der Altstadt, ja. Ja. Ich sage ja immer wieder, man kann sehr gut auch, wie heißt das, Schumacher trinken. Mhm. Wir haben mal eine Kiste Schumacher getrunken. Das Einzige ist, man pinkelt 3 Tage lang schwarz. Das ist das Einzige, wo du denkst. Ich sterbe. Ich sterbe. Vielleicht mach's gut, Prostata. War schön mit dir. Ja. Das war da echt interessant. Komischerweise. Aber auch kein Schädelbier. Komischerweise, wir haben damals, das war zu meinem Geburtstag, war das, ne? Haben wir eine Kiste Schumacher und eine Kiste Ürige gekauft? Oder eine Kiste Ürige gekauft? Wir hatten nur eine Kiste Ürige da. Und die war innerhalb von einer halben Stunde weg. Die haben deine Kollegen alle leer gesoffen. Ja, das ist aber keine große Kiste. Die waren 8 Bier drin? Ja, siehst du. Und die waren 10 Mann? 0,5, das ist nicht viel. Jeder kriegt eine oder so. Nee, das waren keine 10 Mann. 8 Bier für? 5 Mann. Gefühlte 20 Euro? Ich hab keinen getrunken. Ja, das in Flaschen ist immer so ein Ding. Die hatten ja. Also, ich ganz schlimm finde, wenn Leute die Flasche aufmachen, einen Schluck nehmen und sagen, oh nee, schmeckt mir nicht. Ja. Stup. Ja, das stimmt. Also, beim ich kann. Halt, oder was? Ja. Nicht einfach mal sich ein Stückchen Glas reintun, probieren, ja. Sagen, oh, will ich nicht, sondern die ganze Flasche aufmachen, probieren, dann. Ja. Die hatten hier am Bütchen ja kürzer in Flaschen und das schmeckte komischerweise tatsächlich nicht. Das ist ja ganz neu. Also, was heißt ganz neu? 2010. Das 2010. Ja. Und die haben ja auch in der Altstadt auf der kurzen Straße haben die ja auch so ein. Ja, ja. Eine Kneipe, kurze. Die haben aber, ich finde das. Da schmeckt das einigermaßen. Da schmeckt das. Zum Beispiel hier in Füchschen? Nicht in Füchschen. Das heißt Tannenbaum. In Füchschen. Tannenbaum. Ich nenne Tannenbaum immer Füchschen. Tannenbaum haben nämlich auch das kurze Bier gezapft, aber das schmeckt mir nicht. Ich finde, schmeckt nach Fisch. Ich habe das habe ich zum Beispiel mit Guinness. Ich kann Guinness so nicht nirgendwo trinken. Das ist mir einfach zu, weiß ich nicht. Aber als wir letztes Jahr hier mit Frau A.N. unter anderem auch in Dublin waren, haben wir die Guinness-Tour gemacht. Und wenn du da oben drin bist und da so ein, das ist glaube ich das frischeste von Fischen, da konnte ich das super gut trinken. Aber sobald ich da in irgendeinem Irish Pub war, kann ich das schon wieder nicht trinken. Echt? Aber ich fand es in England, fand ich das Guinness auch total gut. Ich finde es auch, ich kann es hier auch nicht trinken. Ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals das Ding auch getrunken habe. Aber als wir in England waren, konnte man das, es war ein bisschen malzig, es war irgendwie anders, es war nicht so eklig wie hier. Ich fand, das schmeckt wie immer. Aber ich brauche ja 2-3 Guinness, um es dann, also das erste Guinness ist immer so, aber das war ähnlich wie Moskau Mule saufen und danach einmal pur und so ein Wodka. Das ist auch so. Gesicht in Wodka pur reinhalten, ja, das ist nicht so schön. Man muss die erste Hürde genommen haben und dann geht's und das gilt bei Guinness auch, finde ich. Ja, aber es ist nicht so, also ich finde zum Beispiel Guinness ist nicht so schlimm wie Jever. Jeva wird ja, ist ja mit jedem schon. Jeva habe ich noch nie getrunken. Würde ich auch nicht irgendwie vergleichen wollen, aber so Irish Pub Abende, wenn da Musik ist und sowas. Ja, man kann sich ja ein Bier. Du säufst dich mit Guinness so man rein. Man kann sich ja ein Bier reintrinken. Guinness ist ja so ein Bier, wo man sich mal nicht reintrinken kann, aber es gibt Biere, die kann man sich überhaupt nicht trinken. Nee, ich kann mich in Guinness auch nicht reintrinken. Also ich glaube, das kann ich wirklich ja bei der Tour nur, wenn das da total frisch irgendwie. Das kann ich. Ist auch die Atmosphäre hierzu gehört. Ja, aber wir waren in Dublin in einem Irish Pub, also noch mehr Atmosphäre geht eigentlich. Genau, wenn man da kein Guinness trinkt, dann ist man tot. Ja, aber ich bin da dann ja eher, ne, ich trinke ja meinen Cider und meinen Whisky. Und das kann ich auch den ganzen Tag machen. Cider kann ich überhaupt nicht trinken. Ich muss halt zwischendurch mal was essen, weil das ja sehr säurehaltig ist, gerade Cider, ne. Also ich habe es auch in Dublin, in Irland generell mal echt übertrieben, da konnte ich dann irgendwie am nächsten Tag, ich konnte einfach nicht mehr. Naja, da habe ich irgendwie nochmal einen Cider bestellt und merkte ich, wenn ich jetzt noch einen Schluck Cider trinke, dann ätzt es mir alles weg. Ja. Ich habe ja auf der Ukraine das Wodka saufen gelernt und sowas und das kannst du immer. Wodka pur. Boah. Das hängt immer vom Wodka ab. Ja, ja. Also da muss alles geil sein, keine Frage, du musst aber auch essen. Das ist immer wichtig dabei zu essen. Und die trinken es ja auch anders. Also ich habe das Trinken von meinem Vater gelernt, das heißt ausatmen, reinkippen, essen. Ja. Nicht atmen, essen. Dann wieso geht's. Das denn? Weil du dann diesen Alkohol nicht schmeckst. Dass du diesen Alkoholgeschmack, dass du dann in der Nase hast, ist genau das. Oder was du irgendwas riechst. Das hat dein Vater dir gesagt? Ja, immer Manufaktur hier. Er riecht an seinen Achseln? Nein. Ist mir nicht aufgefallen. Das macht nicht viel mehr auf. Und dann Achseln riechen? Nein, du musst darauf achten, wenn er trinkt, dann ausatmen, kippen und dann irgendwann an irgendwas riechen oder irgendwas, also irgendwas Würziges riechen und dann Gewürzgurke, was auch immer. Wer betatscht Gewürzgurken? Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Nee. Beim Essen? Das kenne ich eigentlich nur vom, hier von diesem Abnehmversuch bei mir. Betatschen von Gewürzgurken? Nein. mal gucken, vielleicht funktioniert es. Wenn ich morgens, wenn ich das durchziehe, ist ja vor dem Frühstück, soll man eine halbe Stunde vorher, oder man darf erst eine halbe Stunde später danach frühstücken, ein Glas mit einer kompletten Zitrone, mit einer halben Zitrone. Mhm. Und das kann ich nur, wenn ich danach in so eine Kirsche beiße. Mhm. Weil diese Säure von der Zitrone, aber der Kirsche, das erst im Nachhinein killt über mich das. Oh, runtertrinken kannst du, aber das ist schon, also da, wo es an Lippen so ein bisschen dünner wird und sowas, da merkst du auch, dass da Säure da gerade am Arbeiten ist. Aber den Geschmack dann halten, das wäre für mich eklig. Eklig, aber dann würde ich das nicht durchhalten, da morgens immer so eine Zitrone zu. Aber trinken. Nach einer Kirsche zu essen, genau, hat doch genau den Effekt, den man nicht erreichen möchte, weil das ist ja so, dann ist das doch... Ja, die Säure ist aus dem Mund, deswegen. Du kannst ja das Kirsche ausspucken oder was. Also. Und machst du das? Schon länger nicht mehr. Seitdem wir uns kennen. Es gibt so selten Zitronen, weißt du? Ich kaufe ständig Zitronen. Nee, Limetten kaufst du. Ich, ja? Du hast die Limetten gekauft, ich kaufe immer Zitronen. Damit kriegst du ja kein Glas voll. Nee. So ist das mit dem Abnehmen. Ja. Immer sind die Zitronen alle. Ich würde ja gerne, aber die Lebensmittelindustrie. Genau. Die Lebensmittelindustrie, die macht einfach nicht mit. Die macht einfach allen das Leben zur Hölle. Ja. Ich finde ja auch mal diese Brigitte-Cover Cover immer so total toll. Die besten Abnehmen-Tipps und sowas. Und darüber viel größer dachte, neuester Schokokuchen. Ja, richtig. Ja. Dass die gleich immer das Gesamtpaket liefern, das finde ich gut. Hier ist ein super Abnehmtipp für alle da draußen. Fress einfach nicht so viel. Ich trinke ja. Ich trinke. Ja, trinken hilft. Ja. Ach, ich finde, das ist alles doch gerade diese... Also ich frage mich auch immer, wer diese Frauen sind, die alles immer hinterfragen, nur wenn irgendwo steht, diese Frau hat in einer Woche 20 Kilo Fett verloren. Das glauben sie alle immer. Ja, also... Ist das nicht so? Weiß ich nicht. Musst du mal den imaqsexy.com-Typen fragen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, also. Man weiß es nicht. Kann man das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Wenn du gar nichts mehr isst? Nee, kann man nicht. Mm-mm. Selbst dann kannst du. Hast du dann irgendwie so 20 Kilo weniger? Nein, das geht nicht. Nein. Dann gehen ja erstmal deine Muskeln weg. Wenn du keine Muskeln hast, dann geht's dann? Vielleicht sind das total fette Frauen, die gar keine Muskeln haben. Ich meine, klar, wenn du... Boah, diese Bilder. Schön. Ah, hey, nee, was ich mal ganz schön finde, war immer dieses Biggest Loser bei... Kabel 1, das hast du immer geguckt. Das habe ich immer geguckt, ja. Aber haben wir was zu essen? Wir haben noch Kuchen da. Möchtest du nicht einschwenken hier auf? Wir haben auch noch andere. Ach komm, gib mir mal so ein Stückchen. So fängt's an. Da ist Wasser drin. Ja, ich weiß. Ah. Macht aber nichts. Stopp. Kann ich kurz ums Eck? Können wir mal kurz anhalten? Nein, aber wir können rauskürzen. Wir können sagen, stopp! Stopp! Jetzt! Weitermachen. Jetzt geht's! Machen wir sowieso nicht. Habe ich jemals das geschnitten? Wenn ich die Spülung betätige. Das wird man durch die Wand nicht hören. Doch, das wird man. Hören. Das war doch ein Bombs. Ja. So schält ich da gar nicht. Ne, der schält nicht. Also wie gesagt. Ist das, kommt ja so bei der Pizza mit oder was hier? Sorry, wir waren zu spät oder wir haben den Spinat auf der Pizza vergessen. Nee, das ist der Aldi 1,70 für 1 Liter. Mhm. Und ich kann ja den, also ich bin da kein Weintester großartig. Mhm. Ich habe irgendwann mal geschrieben, was ich in der Studentenzeit immer gemacht habe. Also immer den Dornfelder. Mhm. Vom Aldi, keine Ahnung. Es war der Preis immer so 1,69. Mhm. Ja, der Preis ist gut. Was für ein Dornfelder das genau gewesen ist, weiß ich nicht. Und hat das letzte Mal irgendwo in irgendeinem Blog geschrieben und dann meinte er, na ernsthaft, Dornfelder, bist bescheuert. Aber ich bin nie dahin gekommen sozusagen, boah, 6 Euro eine Flasche, testen wir mal eben. Ja. Wird sich wahrscheinlich auch irgendwann mal irgendwie rentieren, wenn man ernsthaft davon Ahnung hat. Aber ich kenne allerdings viele Leute, die einem sagen, sie sind totale Weinkenner, die bringen eine Flasche mit und du denkst, Ja. Ist ordentlich Cola dabei, schmeckt das vielleicht auch irgendwie. Ich habe ja letztes Jahr in meinem USA-Urlaub, in meinem Kalifornien-Urlaub, war ich ja auch ein bisschen oben da, hier Napa Valley, Sonoma County und so, wo die ganzen Wineries sind. Und da habe ich auch teilweise mit einem Kumpel, sind wir da echt einen Tag, ich war mittags schon so durch, ne, von diesem ganzen Weingetränke, ne, boah. Und dann, wir haben teilweise auch fast nur ausschließlich, das ist auch wieder so eine Satzstellung. Da hat man alle Eventualitäten. Richtig, weißt du, ein Schluck von dem Wein hier und schon kann ich mich nicht mehr anständig artikulieren. So ist das halt. Bis auf, glaube ich, zwei Weinverkostungen, die gemacht haben, war es nur Rotwein, ne, und der macht mich halt schläfrig. Also war ich mittags schon völlig so. Und habe ich gesagt, so, wenn wir jetzt nicht mal irgendwie einen weißen Wein probieren, dann kannst du mich hier an der nächsten Ecke irgendwie einfach stehen lassen. Ich lege mich dahin und schlafe erstmal eine Runde. Mich macht Rotwein schläfrig, müde. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also im Studium weiß ich, also Wein habe ich mir angeeignet, als ich Hegel gelesen habe. Weil Hegel lesen geht, glaube ich, nur, wenn du auch Wein trinkst. Mhm. Du sitzt vor irgendeinem Berg von Sätzen und Wörtern, wo du immer denkst, was ist das für eine Sprache? Wo fängt es an? Und sowas. Und nur durch Wein kommst du erstmal, dass du sagst, ich gebe mir jetzt erstmal so 10 Minuten, lese mal weiter und irgendwann erschließt sich da tatsächlich was. Und so. Und deswegen habe ich Hegel lesen, da habe ich das Weintrinken von gelernt. Ja. Auf dem Balkon. War auch lustig. Auf dem Balkon, Buch, Weinflasche, yay! Ist ja nett hier und so. Gib ihm. Ich wäre dann gescheitert, hätte ich nicht Alkohol getrunken. Sondern gedacht, von wegen, das versuche ich jetzt mal so zu verstehen. Ja. Das ging nicht. Das war so mein Wein und sowas. Und irgendwie so als nette Abendbegleitung, da trinke ich doch irgendwas anderes. Man wird ja immer, einem wird ja gerne dann vorgeworfen, man wäre dann irgendwie so kulturtechnisch so ein, keine Ahnung was, weil man nicht der gewiefte Weintrinker ist. Ja, aber ich finde, mir muss ein Wein schmecken, ob der jetzt irgendwie 8 Jahre alt ist, 10 Jahre oder ob der, keine Ahnung, erst vor 2 Wochen, was weiß ich auch, in Flaschen abgefüllt, was ist mir egal, solange es mir schmeckt. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ja, und der funktioniert für 1,70 ziemlich gut. Ja, das ist echt, ja. Der erste schmeckt irgendwie noch lustiger und sowas. Müssen wir was mitbringen aus der Küche oder so? Haben wir Essen? Haben wir Essen. Außer Kuchen. Nein, nicht wirklich. Brot? Haben wir nicht mehr. Brötchen. Nein, wir können auch den Griechen bestellen oder so. Wir können auch den Griechen bestellen. Oder wir gehen zum Griechen, oder? Ich weiß nicht, gibt es hier einen Griechen? Ja. Wir gehen zum Griechen. Sollen wir da weiter podcasten? Oder? Ja, sicher, klar. Beim Griechen? Ja, beim Griechen. Dann machen wir Pause und melden uns zum Griechen wieder. Hellas! Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.